chest, a plum, I stay calm. Turn on my charm, extend my arm. Give me your hand, little miss, thanks. You got my heart beating, man. Traut man ja praktisch an nicht, darauf zu quatschen. Das klingt so japanisch. Was ist hier Nummer 20? 61 and I owe you. Achso, what? All time high? Das wird er gleich ganz oft sagen. Und das versteht man natürlich auch überhaupt nicht, obwohl man es schon über 68 and I owe you one. Ja. Ah ja. 68 and I owe you one. Ah super, ich sollte ein Rapper werden. Blenden mal langsam mal runter, wa, oder? Oh, wenn das der Langfeld hört, dann ist er ja. Yeah, yeah. Was ist los, die Pop-Kontrolle? Those MC und Moses B, Freundeskreise, scheißegal, wie sie alle heißen, ich würde gern mal auf sie scheißen. Fette Beats und geile Reime, euer ganzes Schattengeschleime. Gern mich nur einen Scheißdreck an, ja, ja, ich bin der Einzige, der hier was kann. Nehmt eurem Hip-Hop, verpisst euch, Mann. Ihr wollt Ghetto-Könter haben, müsst ihr uns nur einmal fragen, ja, ja, ja. Fällt nicht in die Verantwortung, die Sendeverantwortung vom Kollegen Langfeld, sondern ist meins. Obwohl du total, also eigentlich total vorsätzlich nicht deinen Opener gespielt hast. Dazwischen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuhn. Und sprich bitte ins Mikrofon. Verpisst euch, Mann. Ihr wollt Ghetto-Könter haben, müsst ihr uns nur einmal fragen. Seid ihr überhaupt am Staatsgeschehen interessiert? Sagt mal, wisst ihr überhaupt, wer dieses Land regiert? Wenn ich auf offener Straße einen von euch treffe, dann hoffe ich mitten in den Kopf. Sind die Drums nicht ganz sauber und die Synthesizer stören. Doch dafür sind wir nicht zu leise und das kann man hören. Vielleicht sind die Drums nicht ganz sauber und die Synthesizer stören. Doch dafür sind wir nicht zu leise und das kann man hören. Hip-Hop ist scheiße, heißt der. Heißt der Track. Räuberpistolen heißt die CD und die Künstler heißen SDP. Stone Deaf Production. Ja, werden einige sagen, Stone Deaf Production, was sollen denn, wer ist denn das? Ja, sage ich da, Mensch, die könnte man aber kennen. Hier, die sind, das sind die hier. Mama, ja, Mama, ja, Mama, die, Mama, genau, echt die. Spiel nochmal das lustige Lied mit dem Außerirdischen. Nein, mein Sohn, das ist kein Außerirdischer, das ist ein Berliner. Zum Angriff. Genau. Aus einem anderen Universum. Die also SDP, Stone Deaf Production, haben jetzt ihre erste schöne, ich sag ja Major CD gemacht. www.stonedeafproduction.com. Da steht glaube ich der Rest. Ich bin ja hier kein Musikansager. Weißt du, wenn ich die Platte sage, oder? Ja. Zu viel dummen Hip-Hop, von dem ich kotzen krieg. Auch die Metal-Freaks mit ihren langen Haaren und die Zappel-Queen Britney Spears will ich nicht länger ertragen. Nun komm ich nun, um euch von schlechter Musik zu befreien. Kauft mein Tape, werdet glücklich, ey, ihr werdet's nicht bereuen. Sunshine, everyday, schmeiß mal die Lautsprecher an, dann zeig ich dir, dass da auch was Tolles rauskommen kann. Ey, und glaub mir, sie werden immer glücklich sein und sich mit dir einen runden, schönen Cooler-Keks freuen. Ja, ja, Mama, Mama, ja, ja. Mama, Mama, bitte, bitte, bitte, sing doch mal mit. Nö, ist doch viel schöner so. Ich blas zum Angriff aus einem anderen Universum. Jump, jump, jump. Angriff aus einem anderen Universum. So, mein Kleiner, und jetzt geh schön schlafen und üb noch ein wenig singen, nicht? Ja, Mama, you drive me crazy, crazy. Oh nein, so hab ich das doch nicht gemeint. Ach, weißt du was, vergiss es einfach. Scheißkind. So, Stone Deaf Production. Der Rest liegt jetzt in eurer Verantwortung. Ich muss mir ja erstmal überhaupt mal erstmal anhören. Hier, Hip-Hop ist scheiße, ich auf Verdacht gespielt. Doch, passt irgendwie ganz gut erstmal hinterher. Ansonsten, machen wir heute. Sag mal, da habe ich hier extra zwar mitgeschrieben. Wollten wir hier unser Gedicht-Morphing, Lyrik-Morphing praktisch zu Ende machen. Aber jetzt brauche ich erstmal eine klassische. Jetzt rufen mir lauter an, trotzdem ich die Telefonnummer noch gar nicht gesagt habe. Mein lieber Freund, siehste. Hallo, mein lieber. Mein lieber Freund. Hallo, mein lieber Freund. Ist jetzt ein bisschen hingeheuchelt, ist ja klar. Wenn ich mein lieber Freund sage, dann ist es natürlich eine grobe Lüge, die aber gewissermaßen die Verlogenheit der elektronischen Medien geißeln soll. Eine durchschaubare, grobe Lüge, die aber gleichzeitig Kritik an der Kulturindustrie praktisch darstellt. So, damit habe ich im Grunde alles gesagt, wir können uns verabschieden. Okay. Gott, bist du lenkbar? Ist aber auch schön, dass kein Widerspruch kommt. Hallo? Kennst du das Problem? Nee. Ich wollte erstmal sagen, hier ist Edwin. Vielleicht fragst du mal, welches? Ja, interessiert mich nicht. Ich kann mich jetzt hier nicht immer mit der je spezifischen Individualität des einzelnen Anrufers auseinandersetzen. Ja, okay. Dieses Radio ist Massenkultur. Verstehst du, wer da anruft, wer da zuhört, ist Masse. Ja, ich bin Edwin. Ist praktisch Wurstmasse. Edwin aus Berlin. Wie der Führer sitze ich hier, die braune Masse unter mir. Also so auf dem Level musst du dir jetzt unter kulturkritischem Gesichtspunkt praktisch vorstellen. Nimmst du eigentlich Antidepressiva? Wieso denn? Ja, warum soll ich? Brauche ich nicht. So, ich dachte. Wieso? Außerdem will ich ja lieber, also wenn, dann würde ich ja eher Depressiva nehmen. Ich bin ja nicht so ein Prozac-Anhänger. Ich bin ja kein Fan von, man muss immer glücklich und gesund sein. Reicht da überhaupt, wenn man ist? Und wenn es einem nicht so gut ist, ist eigentlich Ojansdufte. Dann kannst du einem demnächst mal wieder besser gehen. Okay, wie geht's denn dir? Dir geht's gut, oder? Ist das schrecklich? Warum bist du denn so aufgeregt? Weil du zum ersten Mal im Radio anrufst und quasi mit 14 Jahren keine wirklich einschlägigen Medienerfahrungen hast? Gibt's keine Medienkunde bei euch im Unterricht? Lernt ihr jetzt bloß, wie man im Bundespräsidium genau? So ist es. Hallo. Ich habe mich jetzt hier aber quasi noch nicht um Anrufer beworben. Ja, schon hättet, Ja, hallo, ich hab hier noch nicht um Anrufer gebuhlt. Und schon, bomm, hat man gleich wieder einen Arsch voll Anrufer hier. Ja, so ist denn. A bunch of, wie der Engländer sagt. Stimmt das eigentlich? Was heißt ein Bunch? Bündel, oder? Was heißt ein Bunch? Weiß er nicht, na, der Mensch, sag mal. Wir sind hier, hallo? Ja? Was heißt jetzt hier Bunch? Na, Bündel, denke ich doch mal, oder? Na, jetzt sag mal, das hab ich doch eben gesagt. Doch, das stimmt. Vielleicht kannst du das selber mal, mal ein Wort ausdenken, was Bunch heißen könnte. Na, vielleicht Sprung von Bunch. Was? Sprung. Schwung? Sprung. Sprung? Ja. Sprung in der Schüssel, oder was? A bunch in the, wie heißt denn, was heißt denn Schüssel auf Englisch? Sag mal, du wirst doch wohl mal wissen, was Schüssel heißt. Oh nee, oh Mann. Echt, weißt du nicht? Nee, nicht wirklich. Du weißt nicht, was Schüssel heißt? Naja, das ist halt, wir haben halt eine ziemlich bekannte Englischlehrerin. Da bringen die euch nicht bei, was Schüssel heißt? Nee, die bringt uns eigentlich gar nichts bei. Oh, ist ja. Ja. Das ist ja peinlich. Das ist echt peinlich. Schüssel. Schüssel. Schüssel. Bowl. Bowl heißt Schüssel, glaube ich, auch. Bowl. A bunch in the bowl? Kann man das sagen? Meinst du, das kann man sagen? Nee, a aber... A bunch in the bowl? Bowling. Was? Was heißt denn bitte Bowling? Na, rumschüsseln. Schüsseln heißt es, natürlich. Ja? Ja, und Schüssel heißt ja praktisch auch der österreichische... Oder? Der heißt doch Schüssel. Der ist Schlüssel, oder? Nein, der heißt Schüssel. Na, okay. Schlüssel, sagst du? Sag mal, hast du denn irgendwie einen Staatsbürgerkunden überhaupt nicht? Bunch heißt nämlich Bund, Bündel, Büschel. Na, hab ich Bund. Das hab ich da. Aber wer hat einen Sprung gesagt? Was heißt ein Sprung? Jump. Ja, Jump. Jump, wa? Ja. A jump in the bowl. Ja, ein Sprung in der Schüssel. Ja. Meinst du so? Na ja, mehr oder weniger. Oder? Da könnte man schon sagen. Ja. Einen Sprung. Ja. Jump in the bowl. Finde ich ja gerne. Aber Bowle, natürlich Bowle ist so Schüsselsaft. Ja, natürlich stimmt ja. Bowle, Bowling heißt sich mit Erdbeeren die Birne vollknallen. Oder mit Birnen. Oder mit Birnen die Birne vollknallen. Ja. Nee, aber mit Birnen ist keine Kunst. Nicht? Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Wem hier? Wo nehme ich, wenn es Winter ist? Die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde, die Mauern stehen, sprachlos und kalt im Winde, klirren die Fahnen. Ja, siehst du? Ja. Aber als Dichter muss man auch husten und Zigarre rauchen. Ja, genau. So, sag mal, warum hast du denn jetzt angerufen? Kennst du das Problem? Nee. Was fragt man denn da als erstes, wenn man ihn fragt wird, kennst du das Problem? Welches, fragt man da, welches, bitteschön? Ja, welches? Kennst du überhaupt ja keine Probleme, dass du sofort Nee sagen kannst? Na, lebst ja. du so problemlos, wie alt bist denn du? Deine Eltern kommen für alles auf, Mutti wäscht die Wäsche, nee, Vati verschenkt Taschengeld? Ich bin 14. 14? Naja, sag doch, da sind ja deine Eltern zuständig. Nein. Da kannst du ja praktisch nur Scheiße machen und könntest du schon von den Jugendstrafen? Ja, das könnte ich mit 14. Mit 14 kann man schon so richtig Jugendknast, richtig böse so Wörter, die er mit einem Gummi die Hände handschellenmäßig hinten zusammenbinden und dann mit Knüppeln auf einen einschlagen, bis man blutend an der Erde liegt? Naja. Ach, toll. Schön. Ach, dass das erst mit 14 Jahren erlaubt ist. Ist auch schrecklich. Ja. Ich finde gerade die Zeit von 11 bis 17, die ist besonders... Ach, 17? Nee. Kennst du 17-Jährige? Nö, nicht wirklich. Nee, Gott sei Dank auch nicht. Na, aber ich kannte mal. Ich kannte mal welche. Boah. Die werden dann... Weißt du, was das Schlimmste an 17-Jährigen ist? Ja. Nee, weißt du nicht? Warte. Nee, weißt du nicht. Ja, siehst du, aber ja sagen. Na, dass die 18 werden dann. Ja, stimmt. Ich freue mich auch schon auf meinen 18. Boah, echt? Warum denn? Weil du einen Führerschein machen willst. Führer. Mann, wir leben in Deutschland. Führerschein. Kannst du nicht was anderes machen? Fahrerlaubnis hieß der Daumen im Osten, vorsichtshalber. Ja. Kann man aber heute nicht machen. Heute wird man gezwungen, einen Führerschein zu machen. In Deutschland. Ja. Ist ja schlimmer wie hier Flick mit seiner Blutkunst. Oder? Ja. Ja, du weißt doch ja nicht, wer Flick ist. Das weiß ich auch nicht. Mick Flick. Mann, du musst Zeitung lesen, ja, Bücher lesen. Ja. Was für Zeitung liest du denn? Die Wendy. Wendy und Bravo Boys. Gibt's denn eigentlich Bravo... Nee, es gibt nur Bravo Girls. Echt? Bravo Boys gibt's nicht? Nee. Schöne Bravo Boys mit duften Klingeltönen? Nee. Zum Runterladen? Nee, sowas. Warum die sich alle Klingeltöne runterladen, oder? Nee. Ich finde, vielleicht sollte ich mal... Ach, wie macht man so eine Klingeltöne? Weißt du das? Na, es gibt so Computerprogramme. Und, aber könnte man da nicht mal einen Klingelton machen... zum Beispiel, wo, wenn man angerufen wird, dass meine Stimme sagt, ey du Idiot, ran ans Telefon. Naja. Das wäre doch nicht schlecht. MP3-mäßig, oder? Das sind Schwachklingeltöne. Ja, dass man so MP3-mäßig die als Klingelton einrichtet. Ja. Das wäre doch auch nicht schlecht, oder? Ja, das kann man sogar mit dem Handy machen. Ey du Penner ans Handy! Jetzt. Ja, zum Beispiel. Oder wie heißt denn du? Ich? Ja. Ich heiße Enno. Enno? Ja. Na, dass man so, Enno, hörst du nicht? Dein Handy klingelt. Ja, das kannst du jetzt gleich mal sagen. Das wäre doch. Und dann nimmst du das auf, machst ein MP3 draus und. Ja, genau. Ja, echt? Ja. Also ich hab zwar jetzt sicherlich, ich hab schon ein Handy, aber. Nimmst du das jetzt gerade auf? Ja, ich kann mal probieren. Wie denn? Kannst ja mal, einfach Aufnahme drücken. Ach so, na dann drück doch mal Aufnahme. Ja, okay. Und jetzt sag mal gerade was. Enno! Enno! Dein scheiß Handy klingelt! Super! Ja, warte noch mal kurz. Was denn? Spiel doch mal ab. Würde ich gerne mal hören. Oh! Oh. Ja, du sollst ja nicht das Radio laut machen, sondern was ich eben gesagt habe. Naja, dann hört man es ja nicht mehr. Ah. Ach so, wieso denn? Du brauchst ja nicht das Radio dazu. Im Radio habe ich es doch schon gesagt. Ja, du hast es doch dagegen aufgenommen. Aber über das Telefon hört man es ja nicht so gut. Aber wir können jetzt natürlich mal versuchen, was zu sagen. Was denn? Was? Ich soll mal versuchen, was zu sagen? Jetzt sag nochmal. Enno! Enno! Dein blödes Handy klingelt! So, und hast du dich jetzt aufgenommen? Ja, aber... Und machst du dir jetzt einen ordentlichen Klingelton? Vielleicht sollte ich mal eine Sendung machen, wo ich nur Service-Klingeltöne... Na, das wäre mal was. ...bespreche. Aber richtig, die kosten dann immer 1,50 Euro. 2 Euro. So viel muss einem jetzt schon wert sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Das dauert ja hier auch endlos. Ja. Sag mal, für einen 5-Minuten-Satz von 2 Euro, da arbeite ich doch nicht. Zumal ich ja auch immer noch endlos hier Kommentare geben muss. Ja. So, wir wollen ja unser Gedicht heute weiter zu Ende machen. Ja. Hast du letzte Woche schön aufgepasst? Ja, ich habe aufgepasst. Hast du wirklich aufgepasst? Ja. Dann sag doch mal bitte, wie weit wir gekommen sind. Hahaha. Okay, sowas haben wir auch nicht. So gut hast du auch. Nee, es ist ja so, ich habe ja Mittwoch immer nullte Stunde. Also ja, nullte Stunde habe ich auch, Mittwoch. Ja, wie viel musst du denn aufstehen? Um halb sechs. Ja, okay. Ja. Und bin viel später zu Hause. Ich sitze doch hier quasi am Arsch der Welt und muss dann immer noch ins Herz der Bestie fahren. Und da brauche ich eine Stunde. Ich bin vor halb drei nicht im Bett. Jetzt wirst du sagen, senile Bettflucht, da braucht man nur 3 Stunden Schlaf. Nee, ich brauche ungefähr 11 bis 13 Stunden Schlaf, bräuchte ich eigentlich, um mich halbwegs körperlich fit und zusammenzuhalten. Ja, wenn ich nicht genug schlafe, dann gerät mein Körper mal so außer Fasson. Dann verabschieden sich immer die Einzelteile oder haben die den Drang oder die Tendenz, sich irgendwo hin zu verpissen. Meine körperlichen Einzelteile. Also so eine Art Schönheitsschlaf oder was? Nicht Schönheitsschlaf, Zusammenhangsschlaf. Ah. Zusammenhangsschlaf. So, Mensch, Enno. Ja. Aber kennst du das Problem? Ach na, du hast da ja keine. Ja, kenne ich nicht. Nee, du bist ja 14, du hast da ja keine Probleme. 14? Welche Klasse bist du denn da? In die 8. Ach du Scheiße! 8. Jo. 8. Jo. 8. Ja. Na dann achte mal drauf. Ja. Da würde doch eine Rückfrage naheliegend sein. Worauf, bitteschön, sollte man da zurückfragen? Ja, worauf soll ich denn achten? Na, das sagt er jetzt nicht. Das kannst du dir vielleicht mal selber ausdenken. Worauf der feine Herr achten sollte. So, Mann, Enno, das kommt hier nicht voran, unser Gespräch. Ja. Ich brauche nämlich nachher, so, ich sag das mal jetzt an. Ich brauche mal nach ein Fritz, wie heißt das immer, Kurzinfo, heißt das Info? Nachrichten, darf man Nachrichten sagen? Nee, darf man Newsflash. Wirklich? Nach dem Fritz, nach dem nächtlichen, nach dem Fritz Night Newsflash, super. Nach dem Fritz Night Newsflash, heute mal wieder mit einer Frau. Ansonsten irgendwie so, ich hab schon echt gedacht, hier muss immer im Studio was vorgefallen sein, waren praktisch immer männliche Nachtredakteure. Kerkhoff, also so, das packt praktisch. Und heute haben die eine Freundin gestellt. Oh, wieso, Uni, warum? Warte, zu, naja. Dass man vielleicht nach dem Fritz Newsflash, Fritz Night Newsflash, mal alle Leute anrufen, hier unter der Telefonnummer. Mal alle unter der Telefonnummer hier mal anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Aber nach dem Fritz Night Newsflash nur mich fragen, wer ist denn dieser Kapielski eigentlich? Kannst du dir das merken? Ja, könnte ich mir merken. Könntest du, bist ja sicher, dass du dir das merken kannst. Wie heißt der? Kapielski. Ja. Eigentlich doch. Thomas Kapielski, aber für die Frage reicht es, wenn man anruft, praktisch hier die Telefonnummer anruft. Warte, so, ich sag nochmal. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann vielleicht mal fragt, ey Kuttner, sag mal, wer ist denn dieser Kapielski eigentlich? Oder dass man fragt, ey, sag mal, Kuttner, du kennst dich da aus, wer ist ein Kapielski? Oder andere auch fragen, sag mal, Kuttner, geht hier schon seit Tagen so eine Frage im Kopf rum? Und dann fragt, ja, was denn? Sag mal, wer ist denn dieser Kapielski, wer ist denn da eigentlich? So, dass ihr da vielleicht mal nachfragt. Du, das nämlich das Problem ist, also das meine ich, ist das Problem. Ich hab so oft Antworten, aber keinen, der mal die richtige Frage stellt, dass ich die Antwort loswerden könnte. Verstehst du? Ja. Und da habe ich nämlich die Antwort. Ist doch super, oder? Also das, ich meine, man kennt's ja aus der Schule, dass man dann immer die Antworten nicht immer die falschen Fragen kriegt praktisch, oder? Genau. Dass man hat die Antworten, aber der Idiot fragt so Blödsinn. Kann er nicht mal was richtig fragen? Können die Anrufer nicht mal die fragen? Sonst mal, was war denn für ein Song, den du da vor 8,5 Jahren um 23:12 Uhr gespielt hast? So eine Scha. Aber dass sie mal fragen, sag doch mal, Kunde, du bist doch ein Ausgang. Wer ist denn eigentlich dieser Kapielski? So zum Beispiel. Das fände ich ganz schön, wenn ich da so 10-12 Mal nachher nach dem Fritz Night News Flash gefragt würde. Das wäre toll. Ja. Weil da habe ich nämlich dann die Antwort. Ist das schön, oder? Ja. Sag mal, mit 14 kann man schon sagen, dass du praktisch noch volle Pulle in der Pubertät bist, oder? Kann man sagen. Fühlst du dich auch so ein bisschen pubertär? Nee, nicht wirklich. Nee, echt nicht? Nö. Nee, du klingst doch schon so reif. Echt? Du klingst so schweinescheiße erwachsen praktisch. Was würdest du denn denken, wie alt ich wäre, wenn ich es nicht gesagt hätte? 15! Echt? Boah! 15? Boah, ey, oder? Boah! So, na Enno. Ja. Dann danke ich dir mal für deinen Anruf. Oh, bitte. Und hab hier aber echt eine Musik genau für die Problemgruppe praktisch. Na, Musik ist jetzt übertrieben, aber so eine Reflexion über die Problemgruppe. Na, damit bist du praktisch gemeint. Na, die Pubertierenden. Und was ist das für ein Lied? Na, das wirst du dann schon hören. Na. Drück mal ruhig den Aufnahmeknopf. Kannst du dir dann immer schön anhören. Ja, mach ich. Okay, tschüss, ja. Enno. Ciao. Ciao. So, Kinder, und nach dem Fritz Night Newsflash... dann bitte mal die Frage, sag mal, wer ist denn dieser Kapielski eigentlich? Zum Beispiel, das finde ich ganz schön, ja? Dass ihr dann irgendwie, aber erst nach dem Fritz Night Newsflash hier anruft. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der und dann mal fragt, wer ist der? Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das Schlimmste im Leben ist, im Leben des Menschen ist die Pubertät. Da ist eine ganz schlimme Zeit, in der in der Familie Diskrepanzen gibt. Oma, Opa, Enkel, Urenkel, Tante, Mutter, Vater, Eltern, Söhne, Kinder, Töchter, Verwandte, alle sind da dran dabei, beteiligt. Als Beispiel, ein 14-jähriges Mädchen möchte mehr Taschengeld.

Fritz Info. Fies, oder? Den ganzen Witz verraten. 23.33 Uhr, das Wetter in der Nacht lässt der Regen nach bei 13 bis 9 Grad. Morgen bleibt es im Süden Brandenburgs regnerisch. Überall sonst soll es meist trocken sein, vielleicht sogar mit etwas Sonne bei 19 bis 24 Grad. Und jetzt die Meldung mit Anne-Kathrin Mellmann. Bundesfinanzminister Eichel hat sich besorgt über die Entwicklung des Ölpreises geäußert. Er befürchtet negative Auswirkungen auf die Konjunktur. Eichel forderte seine Kollegen in der EU zu gemeinsamem und überlegtem Handeln auf. Die Finanzminister der Eurozone sind am Abend in Luxemburg zusammengetroffen. Der selbsternannte Kalif von Köln, Kaplan, wird weiter geduldet. Die Ausländerbehörde verhängte aber strengere Auflagen. Er darf sich nur innerhalb des Kölner Stadtgebiets aufhalten. Außerdem muss er sich täglich auf dem Amt melden. Kaplan soll abgeschoben werden. Eine endgültige Entscheidung darüber trifft das Bundesverwaltungsgericht. Die USA und Großbritannien wollen noch heute einen überarbeiteten Entwurf für eine neue Irak-Resolution vorlegen. Er soll dann im Laufe der Woche im UN-Sicherheitsrat debattiert werden. Streitpunkt ist unter anderem, wie lange eine multinationale Truppe im Irak bleiben soll. US-Präsident Bush hat die Bildung der irakischen Übergangsregierung begrüßt. Dies bedeutet einen weiteren Schritt in Richtung Demokratie, sagte er in Washington. Künftiger irakischer Präsident wird der sunnitische Scheich al-Jawar. Die Machtübergabe an die Iraker erfolgt Ende des Monats. Und der Verkehr auf Fritz. Stadtverkehr Berlin-Mitte, Köpenicker Straße. Zwischen Heinrich-Heine-Straße und Engeldamm kommt es wegen Filmarbeiten noch bis 5 Uhr zu kurzfristigen Sperrungen. Und die A13 ist zwischen Teupitz und Großköris nach einem Unfall voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Fritz wünscht gute Fahrt. Young Life, die Jugendmesse in Frankfurt-Oder. Fritz präsentiert 3 Tage Bands und Action mit Mia. Und SPNX. Mit dem Fritz Schulradio-Netzwerk und mit jeder Menge Infos von A wie Ausbildung bis Z wie zum Beispiel Medienberufe bei Fritz. Vorgestellt von Fritz-Reporter Utz Dreger. Young Life, die Jugendmesse. Jugendmesse. Ab Donnerstag auf dem Messegelände Frankfurt-Oder. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz. Tja, also der Kap. She was a girl from 1962. I was a boy from 1959. I walked up to her in my broken shoes, dragging my soul through the ground. She was a girl from 1962. She was a girl from 1962. She was a girl from 1962. I want the line. I want the line. I fell to my knees 16 after 2. I was a boy from 1959. I looked to her eyes, I needed a cue. I looked to my hands, but they were mine. She was a girl from 1962. She was a girl from 1962. She was a girl from 1962. I want the line. I want the line. Billy Childish war das mit The Headcoats, Girl from 62 Kinder. Und jetzt aber mal konzentrieren, was wir vorm Night News Flash, Spitze Enno, vielen Dank, ausgemacht haben. Yes, that is the sound created. Konzentration, Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt bin ich aber gespannt. Kinder, ihr, also, was haben wir vorm Night News Flash ausgemacht? Wartet, ich rufe für die Waldtelefonzentrale an. Mensch, an der alten Eiche hängt ein Telefon. Ah, da fängt der Onkel Glenn ja an, die Räusche zu machen. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wenn er so unsicher ist. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hallo. Ja. Hey, jetzt Max, ja, ich hab doch mal eine Frage, sag mal. Ja. Wer ist ein Kapielski? Ja, super, ja, ja, da bin ich vorbereitet, wird gleich beantwortet. Da will ich nur noch mal sehen, ob jemand anders die Frage auch hat. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, warte mal kurz, ich hab noch was für dich. Warten. Du hast ja vorhin die englischen Wörter, nicht? Ja. Ja, die hab ich jump in the bowl. Was? A jump in the bowl. Eigentlich wird der übersetzt. Sprung in der Schüssel. Ja, Riss habe ich mal nachgeguckt und Sprung heißt übersetzt Crack. Wie die Droge. Crack. Crack und Schüssel. Ja, aber Jump heißt aber auch Sprung. Ja, aber der ist wirklich Riss und Sprung ist ja eher das Richtige. Und Schüssel heißt Bowl oder Dish. Na, Bowl, hab ich doch gesagt. A Jump in the Bowl. Nee, wohl eher a Crack in the Bowl. Also na, ich würde eher a Jump in the Bowl sagen. Ja? Ja. Na, dann macht das okay. Ich okay, vielen Dank, tschüss. So, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, wer bist du denn? Ah, so Kai. Ja, und? Ja, ich wollte mal wegen dem Kapienski jetzt hier nachfragen. Genau, das hast du gut gemacht. Hallo? Ja, hallöchen. Ja, wer bist du denn? Ja, hier ist der Theo. Ja, Theo, und? Hast du eine Frage? Ja, ja. Wer ist eigentlich dieser Herr K.? Ja, gut, genau, genau, wird gleich beantwortet werden. Hallo? Hallo? Ja. Wer ist eigentlich dieser Kapielski? Wer? Ja, Kapielski. Wer? Der Herr K. Ach so, naja, mal kicken wir, ja. Aber ja, super, dass du fragst. Bin ich prima drauf vorbereitet. Hallo? Ja? Ja? Hi, Kutti. Hast du eine Frage? Ja, ich hab eine Frage. Ja, welche denn? Wer ist ein Kapielski? Genau, richtig. Aber ein bisschen mehr empört könnten ja auch mal, könnte man ja auch mal fragen. Hallo? Ja, Kutten, also ich beschäftige mich schon seit Jahren jetzt mit der einen Frage. Die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ja? Wer ist denn dieser Thomas Kapielski? Also irgendwie muss ich immer wieder dran denken. Das ist gut, das ist ein irrer Zufall, dass du die Frage gerade jetzt stellst. Ich habe quasi die Antwort. Hallo? Ja, hi Kutti. Ja. Moinsen, hier ist... Hey Kutti, jetzt fang nicht so an. Entschuldigung, Herr Kutten. Ja. Hier ist der Schlumpf. Ja. Du bist ja so ein hochstudierter Mensch und ich bin ja so ein kleiner Schlumpf. Ich wollte dich einfach nur mal fragen, wer ist eigentlich dieser Kapierski? Ja, genau. Na, das wird jetzt gleich geklärt. Super, cool. Vielen Dank für deinen Anruf, vielen Dank für die Frage. I'm totally prepared. Wer war... zum Mitschneiden hat, sollte sich das jetzt mitschneiden. Es gibt eine Anmerkung dazu. Dieses Stück kursierte einst als Endloskassette. Besonders beliebt war sie unter Kraftfahrern. Einer hat sie mal ohne Spinne ununterbrochen von Berlin bis München gehört, schreibt Thomas Kapielski selber. Hier ist die Antwort auf die Frage, wer ist denn eigentlich dieser Kapielski? Tja, also der Kapielski, ja, der Kapielski, der Kapielski, ja. Der Kapielski, das ist also der Kapielski, ja, das ist so ein feiner Mensch, ist das, ja. Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski, ja. Also der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch, ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. So ein feiner Mensch ist das. Ja? Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch, ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Tja, also der Kapielski, ja, der Kapielski. Der Kapielski, ja. Der Kapielski, das, der Kapielski, ja. Das ist, also der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch, ist das, ja. Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski, ja. Also der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch, ist das. Gibt's überhaupt gar nicht. So ein feiner Mensch ist das. Ja? Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch, ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Tja, also der Kapielski, ja. Ja,

So ein feiner Mensch ist das. Ja? Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. So ein feiner Mensch ist das. Ja? So ein feiner Mensch ist das. Der Kapielski. Das ist so ein feiner Mensch. Das gibt's überhaupt gar nicht. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt habt ihr die Antwort auf eure Frage, wer denn eigentlich dieser Kapielski ist. Erschienen ist das Ganze und noch viel mehr auf einem wunderbaren Hörbuch. Aber Hörbuch sind ja mal bloß scheiß CDs. Ist ein wirkliches Hörbuch. Zwei CDs plus ein Buch dazwischen für 15 Euro bei 2001. Bei 2001, www.2001, buchstabenmäßig ausgeschrieben, im Internet zu finden. Ansonsten in den einschlägigen Läden in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main und wie es irgendwo. 2001, in Berlin ist an der Kantstraße, oder? 2001. Thomas Kapielski, abstehende Röhren, ein Minibuch, wunderbare Fotos da drin, seltsame Texte und zwei CDs, auf denen Kapielski dann eben so schick rumliest. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Kinder, wir haben letzte Woche angefangen, sind nicht fertig geworden mit gewissermaßen Gedichtevolution, Lyrik, Morphing, Poesie, Poesie-Morphing. Ausgangspunkt war dieses wunderbare Gedicht von Friedrich Hölderlin. Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt im Winde, klirren die Fahnen. Daran haben wir also rumlaboriert. Die Spielregel war ja, einzelne Worte oder so Wortpassagen auszutauschen, das gewissermaßen Rhythmus und damit hängt es zusammen, Silbenzahl gewissermaßen erhalten bleiben und außerdem eine halbwegs poetische Anmutung auch noch zu erkennen ist. Wir haben im Grunde die Hälfte des Textes geschafft und sind dann nicht weitergekommen. Die Überschrift ist ja noch völlig unklar. Original heißt Hälfte des Lebens. Und aus mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See ist dann geworden. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Und dann ging's weiter mit ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Euch dunklen Wäldern, euch, und das, aha, lasst auf der Brust, euch, wie ging's denn, weil ich nur, doch, ging's, oder, euch dunklen Wäldern, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zu hell erleuchtetem Himmel. Davon wollen wir jetzt mal aussehen, das wollen wir jetzt mal, oder, habe ich mich geirrt? Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo. Hast du letzte Woche aufgepasst? Ja. Ja? Habe ich jetzt richtig? Ich kann meine Schrift wieder nicht mehr so genau lesen oder hab nicht genau aufgepasst, wie weit wir gekommen sind. Du hast aufgepasst. Ich hab. Wie weit sind wir denn gekommen nach deiner Einschätzung? Na, bis zu den holden Schwänen oder nicht? Nee, noch weiter. Da war euch dunklen Wäldern, oder? Sag mal, du hast nicht aufgepasst. Aber ich hab dir den ersten Beitrag geliefert. Du hast den ersten Beitrag. Naja, das nutzt doch jetzt nichts. Jetzt sind wir doch schon weiter. Trotz heißen Blutes bleibet. Das stimmt, oder? Stammt das von dir? Nein, den ersten, habe ich gesagt. Was heißt den ersten? Ich bin Smadrasch. Ja, mach da nichts. Ich hatte das mit den schwarzen Bäumen gesagt. Still bei den schwarzen Bäumen. Ach so, super. Ja, aber jetzt, ach, Madasch, jetzt, ich muss mal weitermachen, ja? Ja. Sei mal nicht böse. Was macht denn Lesen jetzt eigentlich? Hast du jetzt schon mal angefangen ein bisschen? Ja, ich hab da angerufen bei dem Hilfetelefon. Ja? Und? Ich wollte mich da eben informieren. Ja? Allerdings kam dann eine ganz böse Absage, dass sie nur Leuten bis 25 Jahren hilft. Echt? Sag mal, spinnen die? Ja, das ist ganz schön gemein. Welche Telefonnummer haben die? Da wollen wir da mal zusammen anrufen. Vielleicht haben die eine Macke. Oh. Welche Nummer haben die denn? Ich habe die Nummer jetzt nicht gerade bei mir. Ach so. Ach, ärgerlich. Na, sonst hätten wir da jetzt aber mal Zauber veranstaltet. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Aber willst du nicht, dass ich dir noch weiterhelfe? Nee, ich muss jetzt erstmal hier den alten Stand, aber da kannst du mir jetzt nicht weiterhelfen, den alten Stand rekapitulieren. Kann ich dir noch eine Frage stellen? Ja, jetzt frage ich nicht, wie dieser Kapielski ist. Nein. Sondern? Wobei, wäre ohne gute Frage. Ich sehe dich auf allen Bildern, die man von dir im Netz oder überhaupt findet. Ja. Sieht man dich immer rauchen. Darf ich mal fragen, wie viele Zigaretten du am Tag rauchst? Nee, ja, also fragen darfst du, antworten tue ich nicht. Das ist aber, das mache ich, ich bin ja eigentlich Nichtraucher. Aber ich dachte, so Fotos sieht das einfach immer so Humphrey Bogart-mäßig lässiger aus. Verstehst du? Im reellen Rauchen erhöht sich ja deutlich die Chance von Kehlkopfkrebs, Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Lippenkrebs. Von daher ist ja Rauchen Blödsinn. Sieht aber total chefig aus. Aber wenn du und von daher dachte ich, wenn immer ein Fotoapparat ist, dann frage ich immer bei denen, wenn die fragen, darf ich fotografieren, dann frage ich, kann ich bei ihnen eine Zigarette schnorren. Cool, oder? Naja, aber du wusstest doch sicherlich auch, dass die Dampfe, die von der Zigarette ausgehen, schlimmer sind, wenn du die einatmest, als wenn du sie ausatmest. Nein, als wenn du selber richtig rauchst. Wie, versteh ich nicht. Also meinst du, Rauchen ist besser als Dampf von einer Zigarette sein, oder was meinst du denn jetzt? Ja, genau, du hast schon, ja, so ist genau, so ist es. Ja, aber ich bin ja auch nicht Dampf von einer Zigarette. Aber du hast ihn da eingeatmet, also wie? Nee. Das sieht nur so aus. Ich hab's gesehen. Ich nehme dann immer, aus dem Mund kommt praktisch nur Kunstnebel und die Zigarette halte ich so in der Hand. Dass die Fotos, dass man so unvergleichlich scharf und lässig aussieht. Wie ich in deinen Nasen... Wie ein Drogen-User ohne Grenzen. Verstehst du? Man, ey, das ist einfach, wenn du hier bei so einem Jugendradio arbeitest, dann muss man doch irgendwie praktisch cool rüberkommen. Und jetzt kommen ja, bei Porträtfotos ist ja quasi die Turnschuhmarke nicht zu erkennen, sonst würde ich mich ja darauf stärker kaprizieren. Aber dadurch, dass die Fotografen ja viel zu wenig Füße fotografieren, verstehst du, muss ich ja jetzt quasi oberhälftig, also weil die meine persönlichkeitsmäßig oberhälftig zugange kommen, und im Gesicht nutzt ein Lesser-Turnschuh ja wenig. Von daher dachte ich, dann werde ich immer so tun, als einfach, dass eine Zigarette im Bild ist. Aber du solltest doch eigentlich uns ein Vorbild sein. Ich sag doch nicht, dass man rauchen soll. Ich sag nur, hin und wieder mal eine Zigarette in der Hand zu halten, sieht einfach gut aus. Aber du wirbst damit. Nein, werbe ich doch nicht. Natürlich. Nein, nee. Gleichzeitig ist es doch auch eine Kritik am Rauchen, wenn man jetzt da mein Knitterface praktisch sieht. Wer will denn so wie Icke aussehen, wenn er 23 ist? Ich zum Beispiel. Und ich meine, ich tune das jetzt ein bisschen hoch, aber na klar bin ich 26, aber trotzdem, also kick mich mal an. Für 23 sehe ich doch schon reichlich verlebt aus, oder? Wie alt bist du eigentlich? Hab ich doch eben erklärt. Du bist 44. 26 und sehe aber schon recht verlebt aus. Für mein Alter. Aber das kommt eben, weil mir immer der Rauch ins Auge treibt beim Fotografieren. Der schwemmt mir mal so ins Auge. Doch, kannst mir glauben, dass mir Tränen oft die Augen. Was aber auf dem Foto irgendwie unerzut aus, weil das so glutvoll John F. Kennedy-like aussieht. Verstehst du? Hast du eigentlich mal bei Google, bei Bildern mal Jürgen Kuttner eingegeben? Nee, wenn ich jetzt mal ein Bild von mir sehen will, dann gehe ich ins Bad eigentlich. Das Reich ist einfacher. Übrigens habe ich... Also lieber ins Bad als ins Netz. Ich habe deine alte Telefonnummer aus München. Ich hatte nie eine Telefonnummer in München, aber ruf da ruhig mal an. Doch. Ja, aber ich hab, wie soll ich denn eine Telefonnummer in München gehabt haben? Ja, du hast ja früher gewohnt, oder zumindest im Raum Bayern. Wie man unschwer an meinem Dialekt erkennt. Kann man da eigentlich noch was über dich rausfinden, wenn ich da anrufe? In München? Ja, ruf mal beim Landeseinwohneramt an und frag mal nach dem polizeilichen Führungszeugnis. Nee, ich hab und frag mal, warum der seinen Wohnort wechseln musste. Ob er da nicht teilweise so in Wohnhaft genommen wurde in München. Na, kannst du mal nachfragen. Okay, jetzt danke ich dir aber sehr für deinen Anruf. Hab jetzt echt wieder mal mehr aus dem Nähkästchen geplaudert, als es eigentlich meine Art ist. Hallo, wer bist du denn? Ich bin der Markus. Markus, wie weit sind wir denn letztes Mal gekommen? Weiß ich gar nicht. Na Mensch, Markus, darum geht's jetzt hier aber. Schwupp wird weitergemacht. Hallo. Hallo. Hallo, wie weit sind wir denn letztes Mal eigentlich gekommen? Begrüßung habe ich schon gemacht, aber ich spare mir jetzt die Frage nach dem Namen, weil wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann kommen wir nicht weiter und dann mache ich gleich weiter, dass wir weiterkommen. Wie weit sind wir denn letztes Mal eigentlich gekommen? Nach relativ weit. Naja, wie weit denn? Jetzt mal genau, ja, bitte. Fertig schon. Nein, stimmt nicht, die Hälfte. Ja, Alter. Nee, die Hälfte ist nicht fast fertig. Halb voll, halb leer. Optimismus, Pessimismus. Ist jetzt egal, können wir nicht weiter ausdiskutieren. Du weißt es auch nicht, sei ehrlich. Natürlich weiß ich. Lässig, dass ich... Wie weit denn? Na, dann sag doch mal. Na, halb fertig. Naja, dann trag doch mal vor, wie weit wir gekommen sind. Ich meine nicht inhaltlich. Ich meine jetzt nicht nur so Zahlen prozentmäßig. Ja, wir haben den Höhepunkt schon längst überschritten. Super. Gott sei Dank habe ich nicht nach dem Namen gefragt. Haben wir wieder Sendezeit gespart. Hallo? Einfach weg. Ja, genau. Hallo, wer ist denn da? Nein, ich will jetzt Hallo. Ja, hallo. Sag mal, das ist hier eine konzentrierte, ernsthafte Sendung, oder? Ja, also ich... Warum wird die immer so runter pubertiert durch die Anruferschaft? Ne, als ich, Jugendradio, wo arbeiten wir denn hier? Beim Kinderfunk? Diddle, Kika. Ja, lass mal erstmal ausreden, ja? Kika im Radio. Herr Kuttner. Hier ist Bernd das Brot. Bernd das Brot läuft Kinder, später, ja. Aber die fallen Zähne putzen. Zähne putzen war schon, ja? Sonst kommen die bösen Kariesbakterien. Mann. So, wie weit sind wir letztes Mal gekommen? Wir sind letztes Mal so weit gekommen. Jetzt lies vor, wie weit wir gekommen sind. Jetzt ich muss erstmal eine ganz generelle Anmerkung machen. Ach, ja? Generelle Anmerkung mache ich doch hier bis zum Abwinken. Dieses Gedicht ist erstmal zu sexistisch, dass wir das überhaupt hier bringen können im Kinderradio, ja? Was ist daran zu sexistisch? Also erstmal, das ist jetzt aber ein echt ausgedachter Vorwurf. Dieser Brust am Hinweis da ist überhaupt in der Überschrift, kein Bumbo? Ja? Was für ein Hinweis? In der Überschrift schon die Brust, ja? Das da ist keine Brust. Ja, lies sie nochmal vor. Ne, liest du doch mal vor. Ja, ich hab die ja hier viel zu groß stehen und hab meine Brille verloren, ja? Ja, da hast du jetzt aber Pech gehabt. Ja. Ich bin heute erbarmungslos, mein Lieber. Ich weiß, ich bin der, von dem man immer sagt, ey Mann, das ist doch der gütigste Mann des Nachtfunk, des deutschen Nachtradios und so. Das kann alles sein. Natürlich, let me be your Domian, aber heute mal nicht. Heute bin ich mal richtig konzentriert bei der Sache, wie man nur aus der Profession der Chemielehrer eigentlich kennt. Ja, das ist natürlich... Vom Berufsstand des Chemielehrers her. Ich wollte noch weiterhin zu diesem Kapielski anmerken. Das ist immer ja so toll, Chemie, da muss man wirklich aufpassen, dass man CH und nicht SCH spricht. Chemie, scheiße. So, was wolltest du jetzt zu Kapielski anmerken? Nee, ja, Kapielski ist eigentlich gar nicht mal so... Kapielski ist echt ein feiner Mensch. Das ist eigentlich ein Arschloch, das ist ein feiner Mensch, schon raus, zack. Hallo, wer bist denn du da? Ach, warum ist denn der nicht weg? Jetzt ist der Falsche weg. Hallo, jetzt tut mir leid. Hallo, wer bist denn du? Weißt du, wie weit wir gekommen sind? Trotz heißen Blutes bleibet, wie jetzt weiter? Still bei den schwarzen Bäumen, die Last auf der Brust liegen, weiter. Fick dich. Ach Mann. Sie sitzen irgendwie echt die armen, pubertierenden, freundinnenlosen Jungs, die dann nachts denken, damit bei Bernd dem Brot Punkte zu machen. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin's, den gerade gekickt hast. Ja, Gott sei Dank bist du wieder drinne. Letztes Mal ging er weiter. Was hatten wir statt ihr holden Schwäne? Das haben wir noch nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass wir bis zu den holden Schwäne gekommen sind, von Küssen getrunken, den Kopf ins heilige Wasser. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heiligen Stelle Wasser. Das hatten wir. Ach, das hatten wir schon. Ja, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Ach so, da war so, dann fehlt jetzt praktisch eine Zeile. Du kannst jetzt, pass mal auf, die Fortsetzung lautet eigentlich... Der Anfang lautet, ihr holden Schwäne, der muss jetzt ersetzt werden. Ja, da hätte ich... Aber warte, nee, halt, die Fortsetzung lautet, also insofern ist es jetzt nicht so einfach, das zu ersetzen. Doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Ach. Ja, super. Ist schwer, wa? Ja. Nee, ich hätte jetzt sonst gesagt, mein heiliger Pater, mit der Kraft des Herrn du mir die Sünde vergebest oder so. Ah, oh, Mensch, nee, das wird mir zu pfeffisch. Ja. Das kann man jetzt irgendwie, also Hölderlin aber nicht antun. Also jetzt, Mann, der war der, dessen Seele ging nach Griechenland. Oh. Aber der war da jetzt nicht so Jesus-Freak. Das war da kein Hippie. Naja, ist mir erstmal jetzt so spontan eingefallen. Ach so. Ah, so wie was, welche Ansprache? Ihr holden Schwäne, die muss ja ersetzt werden. Ihr holden Schwäne, wie können ihr holden Schwäne ersetzt werden, dass es dann sinnvoll weitergeht, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Also ihr holden Schwäne ersetzt mitten im Unglück, ihr holden Schwäne, mal sehen, die hebt sich ein Ton, keine Ahnung, irgendwas mit Musikinstrumenten oder sowas. Dass es dann mit dem Ton Sinn macht? Nee, ja, Ton macht es ja Sinn. Doch mitten im Unglück. Ihr holden Schwäne, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton. Wem erzählt man denn das? Der Ton, ach so. Nun hör auf, mein Knappe oder sowas, keine Ahnung. Mensch, doch nicht mein Knappe, wir sind jetzt, ist jetzt hier Mittelalter-Comic. Dann such dir ein anderes Wort aus für Knappe. Na, weiß ich doch auch nicht, such du ein anderes Wort aus. Jetzt mache ich dich hier noch alles alleine. Ich muss doch schon so viel reden. Na, dann, oder fällt dir das nicht auf, dass ich hier wie endlos praktisch wie auf Speed schon spreche? Trotzdem mit meiner Art nicht ist. Ja, du solltest nicht mal privat erleben. Was denkst du, was für ein bescheidener, schüchterner, junger Mensch ich bin? Hm. Man könnte fast sagen, Kommunikationsgestört. Ja. Ja. Nee, keine Ahnung. Dann nun hör auf, mein Freund oder mein Freund. Oder irgendwie sowas. Mein Freund. Na, keine Ahnung. Nee. Ja, aber keine Ahnung, genau, keine Ahnung. Ich erzähl das meinem Freund oder sowas. Nee. Ich meine, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja. Das finde ich schon irgendwie echt ein fairer Kompromiss. So, weil, also bisher geht's so, trotz heißem Blute bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Und jetzt, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum heller leuchteten Himmel. Pff, wie ersetzen wir jetzt diese, ihr holden Schwäne, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Da macht euch jetzt mal Gedanken. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam, 731 39 32. Hallo? Ja, Peter ist hier. Peter? Ja. Peter, Tag Peter. Grüß dich, mein Guter. Ich würde diese Schwäne... Ja, ihr holden Schwäne. durch die morschen Kähne. Die morschen Kähne? Doch mitten im Unglück. Nee, jetzt aber blödsinnig weiter. Also. Still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Die morschen Kähne? Doch mitten im Unglück? Ja. Na, da denkt man, da hat er aber eben über den Durst gehoben, oder? Warum nicht? Naja, ja, hast ja recht, warum nicht? Aber so geht es nicht weiter. Ja, nur, aber die Morschenkähne würden zum Allgemeinbild ganz gut passen. Ja, aber in den konkreten Zusammenhang nicht. Ja. Aber da siehst du mal, wie schwer das ist, so rumzudichten, oder? Ach, naja, gut, wenn man... Das muss ein Zusammenhang haben. Wenn man das alles vorsichtig halt und macht das in einem Stück, geht das ja. Aber durch diese Verhetterei, durch die vielen Leute, ist es schwierig. Man muss sich auf die Gegebenheiten einlassen. Das hat man ja so. Ich meine, macht ja heute keiner mehr. Aber wenn man jetzt zusammen mal einen richtigen festen Versmaß hat und sagt, man will ihn so nett machen und dann muss es sich da reimen und da reimen und da reimen und so viel Silben haben. Puh, da bist du so nett. Korsett, sag ich an der Stelle. Sag ich da gerne. Ich habe mir ja auch nicht die Arbeit gemacht, alles mitgeschrieben. Meinen Lyrikschülern. Gut. Aber ich danke dir sehr für deinen Anruf. Alles klar, gut. Mann. Okay, tschüss. So, sagt mal, Kinder, dann machen wir jetzt mal eine Pause, dass ihr vielleicht hier nochmal eine Überlegungszeit habt. Ich würde hier nochmal die Telefonnummer zum Besten geben. Das ist die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Da bin ich ja, weiß Gott, sehr gespannt, ob da Hilfe kommt. So, und jetzt würde ich nochmal sagen, wo das Problem liegt. Das Problem liegt, wir haben jetzt 6 von 7 Zeilen, die in der Mitte, die vierte Zeile fehlt praktisch. Und die muss ich da nahtlos einfügen. Es fängt an, trotz heißem Blute bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Und dann, Ha, und geht weiter. Doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Doch mitten im Unglück erhebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Im Original heißt es, ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Bei uns heißt es, ha, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Wie können diese drei Worte, diese fünf Silben, womit können die ersetzt werden? Es ist gesucht der Ersatz für ihr holden Schwäne in diesem Zusammenhang. Ich lese es nochmal insgesamt vor, dann hören wir eine Musik, dass ihr Zeit zum Nachdenken habt und dann erwarte ich aber qualifizierte Antworten. Trotz heißem Blute bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Und jetzt hebt's neu an mit einer Ansprache im Original, ihr holden Schwäne, bei uns. Doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. So, und darüber jetzt mal bitte konkret Gedanken machen und dann ansprechende, poetische, rhythmusdisziplinierte Vorschläge. Ah, das ist einer von meinen Lieblingsmusikmenschen. David Thomas, der sonst noch immer so mit Père Ubu gemacht hat, hier in so einer Halb-Solo-Projektplatte. King Knut, David Thomas. David Thomas war das. Blame the Messenger hieß diese Platte, CD, also Platte eher von 87, David Thomas. Blame the Messenger. So, jetzt, ich hoffe, ihr seid jetzt halbwegs vorbereitet. Nicht, dass ich jetzt hier wieder, finde ich alles ganz wichtig, aber ohne Uffi passt. Gespräche hier wieder stattfinden müssen. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Micha. Hallo, Micha. Ich bin die ganze Zeit rumgeklettert auf mein Bücherregal. Ich finde mein Hölderlin-Gedichtband nicht. Und darum muss ich... Sag mal, der muss doch aber zentral stehen, der Hölderlin-Gedichtband. Tut er nicht. Oh. Ja, also ich finde alles mögliche andere, aber eben nicht Hölderlin. Ja. Und darum muss ich mich darauf beschränken, lediglich die Schwäne zu ersetzen. Womit denn? Mit irgendwie O banges Sehnen oder sowas. Das würde auch wenigstens mit dem zu dem passen, was danach kommt. O banges Sehnen... still bei den schwarzen Bäumen, die Last auf der Brust. Oh, banges Sehnen, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ist sie gekauft. Ist sie gekauft? Ist sie bonkt. Gut, mehr kann ich jetzt weiter nicht weiter. Ich schreibe erstmal hin, vielleicht gibt's noch einen tollen Gegenvorschlag, aber erstmal oh, banges Sehnen ist okay. Das muss jemand sein, der so ein Ding zentral zu stehen hat. Wie? Na, dieses Buch. Wieso? Ach so, der Newton-Ersatz vorschlägt, meinst du? Warum? Meine, irgendwie hält man sich ja doch daran, ne? Irgendwie beeinflusst einen das Original doch ein bisschen. Nee, das ist ja auch ganz schön. Sonst hätten wir hier so einen Pubertätstext. Bei den bisherigen Anrufern würde es nicht verwundern, wenn... Naja, man könnte auf den ersten Blick, aber in der letzten Sendung ist ja doch schon eine Schönheit entstanden. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen, die Last auf der Brust. Und so weiter. Also die müssen sich ja praktisch, wenn man sich konzentriert, dann kann man auch als pubertierender Mensch nicht auffallen. Das muss ich mal fragen, kennst du von Robert Gernhardt, kann man die Dichte verbessern? Nee. Nee, sag ist nicht, dass das war... Ich kenne Robert Gernhardt, ja, aber ey, ja, also ja. Jetzt nicht alle. Ist das so ein Essay von ihm oder was? Ja. Oder ein Gedicht? Nee. Selbst ach so. Das heißt Gedanken zum Gedicht. Ja. Und selbst ein Kapitel, das heißt, warte mal, wie raschel, raschel. Den finde ich nämlich ziemlich großartig. Wie ist denn ich finde den auch sehr wunderbar. Wie ist denn das Buch heißt Gedanken zum Gedicht. Ja. Und darf man Dichter verbessern? Eine Annäherung in 3 Schritten. Und? Das ist eine Generalthese. Klar darf man, vor allem er, wa? Ja, das zum Beispiel verbessert er ein Gedicht von sich selbst. Ach so, naja, ja, was ihn natürlich wieder hypersympathisch macht. Ja. Und was verbessert er denn noch so? Da muss ich mal kicken, Seite 37. Kann ich also wärmstens empfehlen. Also, darf man Dichter verbessern, ist der erste Punkt. Ja. Dann der zweite ist, man kann Gedichte verschlechtern. Ja, also das ist keine Kunst, ja. Das nächste ist, man kann Gedichte verändern. Ja, das machen wir quasi gerade. Ja, und drittens, man kann Gedichte verbessern. Aha, und... Weil man kann Gedichte verbessern, verbessert er ein Gedicht von Gottfried Benn. Ja. Echt? Oh, das ist aber kühn. Ja, er macht's trotzdem. Und ist er sicher, dass es besser geworden ist? Sagen wir so, das liest sich ganz gut danach, ja. Und vorher hat sich's nicht so gut gelesen? Dazu kenne ich zu wenig von Gottfried Benn. Ach so, da musst du dich aber auch mal kümmern. Da musst du dich aber auch mal kümmern, wo du schon den Hölderlin-Band verbaselt hast. Das ist peinlich, oder? Oder? Das ist peinlich. Ja. Und sag mal, seinen ernsten Gedichtbedarf von nur mit Robert Gernhardt zu decken, ist dann doch auch ein bisschen wenig. Ja? Also Ben. Da steht schon auch andere drum. Da habe ich noch gerade bei 2001, glaube ich, auch gekauft. Irgendwie, die sammelten also sämtliche Gedichte oder irgendwie sowas ähnliches. Von Gottfried Benn. Von Benn, genau. Ja. Von Benn. Dann bist du an Robert Gernhardt vorbeigelaufen. Nee. Hat ja mal als 2001 Schriftsteller angefangen und hat sich dann weiß. Und hat sich dann hochgeschrieben. Hochgearbeitet bis zu Fischer oder. Ja, richtig zum Großdichter, zum deutschen Großdichter. Ich dachte, er hat immer noch sozusagen diesen Ruf. Ja, hat er nicht mehr. Der kommt ja so aus der Titanic-Ecke, ne? Bitte? Der hat ja auch so Titanic-mäßig angefangen. Wenn man ganz tief buddelt, findet, dass der auch für Otto die Vorlagen geschrieben hat. Das ist genau. Noch peinlicher. Oder? Ja. Der ist ja holt sich munter. Kennst du diesen Wunder von S. auch Robert Gernhardt? Ich weiß den Anfang nicht. Der holt sich munter, eine nach dem anderen runter. Genau. Hat er mit FW Bernstein zusammen gemacht, glaube ich, war, oder? Ja. Bernstein hat den Kragengeld gezeichnet. Und Spiegel oder so, wie es damals hieß. Genau. Ja, Mensch, sag mal, wir sind ja echte Auskennerbäder, wa? Echt? Ja. Weißt du eigentlich, wer Kapielski ist? Das ist ein feiner Mensch, denke ich, oder? Genau, das ist ein feiner Mensch. Den ja. kennst du den? Na dann aber mal husch husch. Ich habe ihn kennengelernt und dachte mir, Mensch, endlich habe ich mal so einen feinen Menschen. Husch husch zu 2001. Kauf dir mal Aqua Botulus. Ist echt wirklich also ehrlich. Dass da noch andere Auskünfte drauf sind auf diesem. Doch, ja, nee. Man lernt nicht nur was über Herrn Kapiel. Nein, man lernt nicht nur was über. Nein, Mann, das ist einer seiner großen Performance-Kunststücke, die er dann hier auf CD gebannt hat. Wobei hier ich sagen muss, da war vorhin schon eine gewisse Periodizität zu erkennen. Also ich weiß nicht, wie viele Runden du hast durchlaufen lassen. Nein, eine Runde. War wirklich eine Runde. Das mag sein, aber dann ist das sozusagen in sich schon periodisch. Nee, ist glaube ich nicht geloopt. Das muss geschnitten sein. Nein, ist nicht. Ach, da muss ich mal drauf achten. Aber dann hole ich mir das wenigstens auf Recht zu behalten. Hol dir das mal. Aber ansonsten würde ich dir Aqua Botulus empfehlen. Das ist einfach ein Buchbuch, wo man so lesen kann, wo man nicht gleich alles vorher lesen kriegt. Das geht eigentlich kaum noch. Weil der auch schrecklich ist, oder? Ja. Also oder? Wenn man so im Eulenspiegel Literaturhinweise sich ankickt, dann findet man zunehmend mehr Literatur, die also schon verlesen wird. Genau, da kann man doch eigentlich nur verzweifeln, oder? Ja. Finde ich schon. Also schon, dass einem sozusagen die Inputgeschwindigkeit von dem Text aufgedrängt wird, dass es festgelegt wird in dem und dem, in der und der Geschwindigkeit, ohne zurückblättern zu können. Mit einer normalen CD ist mit dem Zurückblättern ja nicht so einfach, wa? Ja, genau. Also so wenn man zum Beispiel liest, oder von Neil Postman, was verlesen bekommt, wo man dann auch mal gerne zurückblättern möchte, das fällt schwer auf so einer CD. Ja, ich finde das auch irgendwie scheiße. Sondern wenn diese CD sozusagen dann aus jeweils 2-30 Minuten langen Stücken ohne Unterteilungen besteht. Ja, vorlesen ist was für Kindsköppe, oder? Ja, oder zum Einschlafen. Genau. Ja. So, jetzt danke ich dir mal für deinen Anruf und dann lassen wir jetzt hier nochmal so schnuppermäßig Herrn Kapielski nochmal was lesen, oder? Gut. Okay, tschüss. So, damit sind wir jetzt hier praktisch auch nicht weitergekommen, was die Dicht betrifft. Habt ihr wieder noch ein bisschen Zeit nachzudenken und euch hier auf Thomas Kapielski zu kaprizieren. Dreimal hatte ich im Leben professionell mit Tieren zu tun. Einmal mit Kamelen, das war die Geschichte im Tschad, die erzähle ich jetzt aber nicht, die kommt noch. Und dann mit Schafen, und das war oben in Norddeutschland. Da hatte ich zwar nur 2 Wochen mit zu tun, weil das eine Saisonarbeit ist, aber das war schon was ganz Besonderes, weil, und darauf bin ich nun ganz stolz, weil das eine Arbeit war, die sonst traditionell den Dorftrotteln vorbehalten ist. Der betreffende Dorftrottel war verhindert, ich weiß nicht mehr warum, also bin ich für ihn eingesprungen. Denn der Onkel einer früheren Freundin hatte oben in Dithmarschen an der Küste in der Nähe der Stadt Heide Schafe besessen und die weiden dann dort an der Wattküste entlang die Deiche ab. Dort sind ohne Zäune die Schafe der ganzen Gemeinde und aller Bauern zusammen und grasen auf den Salzwiesen und Deichen. Man erkennt sie später am Brandzeichen als die seinen. Das zieht sich Kilometer hin und auch für Schafe gilt Murphys Gesetz, nämlich was schief gehen kann, geht auch schief, und so gehen sie dann schief die Deichhänge entlang. Jetzt geht's um Folgendes. Kurz vor der Schur, und das ist in der nassen Jahreszeit, da sind diese auf Wolle hochgezüchteten Tiere am Ende derart bepackt mit Fell, dass sich dann bei Regen auch noch mit Regenwasser vollsaugt, und da werden die so schwer, dass sie bei Wind umkippen und nicht mehr von alleine hochkommen. Es kommt hui eine Böe und sie kippen um, wackeln erst noch so ein bisschen blöd auf der Seite rum und bleiben dann aber duldsam liegen. Sie wissen schließlich, was kommt. Der Dorfdepp kommt. Da können sie sich drauf verlassen. Da muss dann der Dorftrottel früh um 5 und wenn's stürmisch ist, alle 3 Stunden über die Deiche latschen und die umgekippten Schafe wieder aufstellen. Und dieser Dorftrottel war jetzt ich. Du läufst oben auf dem Deich entlang und hältst Ausschau nach umgekippten Schafen und dann packst du sie mit beiden Armen von unten und stellst sie wieder auf ihre dünnen Beinchen und dafür kriegst du einen derart dankbaren Blick, so voller Einfalt, aber mit der englischsten Engel keuschester Anmut, dass es dich schier hinhaut. Es macht dann auch nichts, wenn sich die Schweine anschließend gleich wieder vorsätzlich fallen lassen. Sie drücken damit ihre Dankbarkeit und Freundschaft aus. Eine schöne Arbeit. Derrima rosa por meu bem a rosa plantou. Eu dei uma rosa pro meu bem. Meu bem, a rosa plantou. Não demorou nem um mês. A roseira transformou. Não demorou nem um mês. A roseira transformou. Ai, ô roseira, ô roseira, diga pra mim por que murchou. Ô roseira, ô roseira, diga pra mim por que murchou. Desde que meu amor foi embora, é que a roseira se acabou. É desde que meu amor foi embora, a roseira se acabou. Dei uma rosa pro meu bem a rosa plantou. Dei uma rosa pro meu bem a rosa plantou. E não demorou nem um mês, a roseira se formou. Eu dei uma rosa pro meu bem, e a roseira se acalmou. Ai, ô roseira, ô roseira, liga pra mim porque murchou. Ô roseira, ô roseira, liga pra mim porque murchou. Até que meu amor foi embora, é que a roseira se acabou. Até que meu amor foi embora, é que a roseira se acabou. Mas não demorou nem um mês. A roseira transformou. Ai, ô roseira, liga pra mim só que é murchou. Ô roseira, liga pra mim porque é murchou. E daqui a minha mão. Quem aqui é mais do que Deus? So, genau, dann merkt man hier als alter Witzeverrater. Total fies oder als alter Witzeverrater, sag jetzt mal Frankfurt oder? Wenn Fritz in Frankfurt oder? Dann 101,5. 101,5. Fritz Info. Ich weiß ja auch, ein oder andere von euch ist jetzt enttäuscht, aber ey, so zynisch, so abgebrüht, so cool, so fies sind die Wichser im Radio um 23.34 Uhr. Verlieren dann so einer lässigerweise Worte übers Wetter wie die folgenden. In der Nacht lässt der Regen nach bei 13 bis 9 Grad. Morgen bleibt es im Süden Brandenburgs regnerisch. Überall sonst soll es meist trocken sein. Vielleicht sogar mit etwas Sonne bei 19 bis 24 Grad. Und jetzt die Meldung mit Anne-Kathrin Mellmann. Irak sind zwei polnische Bauarbeiter entführt worden. Das teilte ein Sprecher der dort stationierten polnischen Truppen mit. Einem der beiden ist inzwischen die Flucht gelungen. Nach dem anderen wird gesucht. Die USA und Großbritannien wollen noch in der Nacht einen überarbeiteten Entwurf für eine neue Irak-Resolution vorlegen. Er soll dann im UN-Sicherheitsrat debattiert werden. Streitpunkt ist, wie lange eine multinationale Truppe im Irak bleiben soll. Bundesfinanzminister Eichel hat sich besorgt über die Entwicklung des Ölpreises geäußert. Er befürchtet negative Auswirkungen auf die Konjunktur. Eichel forderte seine Kollegen in der EU zu gemeinsamem und überlegtem Handeln auf. Die Finanzminister der Eurozone sind am Abend in Luxemburg zusammengetroffen. Der selbsternannte Kalif von Köln, Kaplan, wird weiter geduldet. Die Ausländerbehörde verhängte aber strengere Auflagen. Er darf sich nur innerhalb des Kölner Stadtgebiets aufhalten. Außerdem muss er sich täglich auf dem Amt melden. Kaplan soll abgeschoben werden. Eine endgültige Entscheidung darüber trifft das Bundesverwaltungsgericht. Und der Verkehr auf Fritz. Stadtverkehr Berlin-Mitte, Köpenicker Straße zwischen Heinrich-Heine-Straße und Engeldamm kommt es wegen Filmarbeiten noch bis 5 Uhr zu kurzfristigen Sperrungen. Und die B1 von Berlin nach Gentin ist am Bahnübergang Gollwitz bis morgen früh voll gesperrt. Umleitungen sind beschildert. Fritz wünscht gute Fahrt. La, la, la, la. Madonna nackt. Dürfen wir euch leider nicht zeigen. Aber die Popagenten präsentieren Voices of BVG. Zum Tag der offenen Tür der Berliner Verkehrsbetriebe. Mit eingebautem Bandwettbewerb. Moderiert von Radio Fritze und Popagent Max Spalek. Kommenden Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf dem BVG-Betriebshof. Berlin-Lichtenberg, Siegfriedstraße. Voices of BVG. Und im Radio? Dreiste Musik. Fritz. Gerd Spasemann und Max Gold waren das. Als vor jede Saat waren sie damals, sind sie dem einen oder anderen heute noch bekannt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also Kinder, wenn es jetzt nicht nachhaltige, ernsthafte, wirklich bedenkenswerte Einwände gibt, dann würde ich sagen, ist es uns bisher gelungen, die Hälfte des Höllerlin-Gedichtes, Hälfte des Lebens, aha, Hälfte des Gedichtes, hier zu morphen? Um jetzt mal ein bisschen computersprachlicher Modernität zu befleißigen, zu morphen. Und jetzt bleibt die zweite Hälfte übrig. Die lautet: Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde, die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Das will jetzt ersetzt sein, nicht unbedingt alles auf einmal, sondern wer jetzt einen schönen Vorschlag hätte für Weh mir, wo nehme ich, wenn, das ist ja die Zeile, Weh mir, wo nehme ich, wenn, und dann es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein, neue Zeile, und Schatten der Erde. Das muss jetzt ersetzt werden. Ihr Lichtveränderer dieser Welt, das ist hier eure Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, das, oder für alle anderen, die jetzt irgendwie was anderes zu sagen haben und sich jetzt hier nicht unbedingt damit teilen wollen, die können sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, der hat diese Telefonnummer hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo, hallo? Ja, Mensch, hallo? Ja, hey, gut, na, ich nochmal. Wer ist denn ich nochmal? Mensch, ich nochmal, das ist echt eine Begrüßung am Telefon, das ist echt spitze, ich nochmal. Ja und? Maxe, nee, ich wollte nochmal zu den Schwänen was sagen. Hast ja gesagt, wer was anderes hat, darf sagen. Ja. Ja, da wollte ich sagen, entweder ihr Hoffnungslosen oder die Hoffnungslosen. Ihr Hoffnungslosen funktioniert nicht. Warum denn? Da ist doch... Oh, also ihr holden Schwäne. Ihr Hoffnungslosen sind auch fünf Silben. Ihr Hoffnungslosen sind fünf. Ihr Hoffnungslosen. Naja, jinge. Oder die Hoffnung schwindet, geht auch vielleicht. Ja, lass doch das, die Hoffnung schwindet, die Weil irgendwie Hoffnung aus dem Unglück schwindet. Ein Tod zum Himmel geht. Trotz heißem Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Ihr Hoffnungslosen, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Eieiei, jetzt wird's aber... Oder das andere. Ihr Hoffnungslosen ginge natürlich. Mhm. So, soll ich mal hier vielleicht eine nicht repräsentative Umfrage starten? Was die Leute bevorzugen? Ja, macht der Wir müssen ja auch, die Kunst geht nach Brote. Mhm. Wir müssen ja jetzt auch den Gefallen der potenziellen Leser- und Lyrikbandkäufer erringen. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Ja, sag mal, was fällt denn jetzt besser? Oh, banges Sehnen oder ihr Hoffnungslosen? Gar nichts von beiden. Gut, schnell dann raus hier. Das war jetzt eine Umfrage. Aus der Leitung schmeißen? Du bist doch... Achso, soll ich? Ah, du kannst mich auch drin lassen. Ja, nee, aber kann ich auch rausschmeißen. Nee, lass mich drin. Nee, lass mich... Hallo? Ja? Ja, wer, was gefällt dir besser? O banges Sehen oder ihr Hoffnungslosen? O banges Sehen. O banges Sehen, ja, okay. Gut, das ist erstmal eine Meinung hier. Hallo, was gefällt denn dir eigentlich besser? Ebenfalls das Erste. O banges Sehnen, ehrlich? Ja. Kannst du es begründen? Es klingt, vollendet das, finde ich. Ist nicht so alltäglich. Dann lassen wir es so. Dankeschön. Max, oder was war das? Wer war der genau. andere? Jetzt hast du es. Damit kann man leben, oder? Ja. Wenn eine Frau mit so zarter Stimme so eindringlich sich für banges Sehnen einsetzt, dann will man sich dem aber nicht in den Weg schmeißen. Genau. Vielen Dank, Max. Okay, tschüss. Tschüss. So, Frau mit der zarten Stimme. Mhm. Jetzt musst du die nicht noch zarter machen. Wenn sie weiterhält, bist du ja nicht mehr zu hören. So, wie heißt denn du? Nadine. Und jetzt aber auch noch so ein gutturales Lachen. Gutturales und Spitzenwort, oder? Wird viel zu selten verwandt. Guttural. Ich möchte auflegen. Wieso denn? Paula, du hast ja angerufen. Ja, ich wollte ja. Ja, um dann sagen. Ja, um dann radioscheu zu sein zu wollen. Ja. Ja, so einfach ist es nicht. Doch. So, jetzt bist du hier im Radio und jetzt musst du hier die nächste Viertelstunde des Programmes bestreiten. Nee, natürlich. Nein. Nadine, du kannst dich jetzt hier nicht so... War mal die andere neulich, war die Nadine, war das nicht die mit der total nervenden Stimme? Hieß sie nicht auch Nadine? Ja, es gibt garantiert noch mehrere Nadines. Ach so, aber dich habe ich nicht beschimpft letzte Sendung und vorletzte Sendung schon. Ich bin Nadine und ich wurde noch nicht von dir. Naja, nee, kann aber sein. Ich meine, ich habe doch keine Probleme, Zartstimme Nadine zu beschimpfen. Nee, ich rufe das erste Mal bei dir an. Echt? Mhm. Von wo denn? Aus Berlin. Und kommst du denn aus Berlin oder bist du so was zugezogen? Nee, ich bin nicht zugezogen. Ich bin hier geboren. Bist du sicher? Ja. Und wo kommen deine Eltern her? Sind sie Sudetendeutsche? Nein. War die neulich auf dem Sudetentag, auf dem vertriebenen Tag? Das wüsste ich. Bist du sicher? Ja. Tragen die nicht manchmal noch irgendwie die alten Klamotten ihrer Heimat? Nee. Nee, und schwärmen von der masurischen Seenplatte? Oh, nein. Nee, ehrlich nicht? Ganz ehrlich. Gut. Komisch war, dass die Iraker jetzt auch zwei polnische Bauarbeiter entführen. Das ist schon, naja, gut. Gut! Ach so, Nadine! Ach, du wolltest jetzt bloß hier abstimmen? Nee, oder wolltest du jetzt auch ein bisschen die Sicht weiterarbeiten? Wie mir, glaub, wo nehme ich, wenn es... Ich muss erstmal meine Nervosität wieder abbauen und im Stillen hier dem Radio lauschen, ohne... Ach, Quatsch! So, jetzt schau mich mal an, Nadine, und jetzt bist du mal bitte nicht mehr nervös. So siehst du hier doch. Oh mein Gott. Na, natürlich, wenn ihr dein gutturales Lachen hochballert. So, hast du dir denn jetzt schon mal auch Poesiegedanken gemacht, Nadine? Ich schreibe sehr gerne, aber ich habe den Text jetzt gerade nicht vor. Ah, oh, ja, ihr Hälfte des... Mensch, hast du ein Internet? Ich bin jetzt weiter. Hast du ein Internet im Kühlschrank? Nee. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Nein. Und den Original kennst du auch nicht? Du schreibst deine Gedichte alle selber? Na, Gedichte. Man ist schon mal hin und wieder ganz gut, wenn man nochmal von fremden Leuten was zur Kenntnis nimmt. Jetzt erzähl doch mal weiter, wie es weitergeht. Wem hier, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Sind die folgenden vier Zeilen. Ja, ist nicht so leicht. Also, wem mir, wo nehme ich, wenn? Wie? Ich biete dir einen Deal an. Was denn für ein Deal? Ich schalte dich jetzt erstmal aus und versuche dann noch zu kommen. Deal. Ja. Deal. Ja. Wenn ich den annehme, bin ich ein Dealer. Nein, dann nimmst du es einfach nur an und das fände ich ganz großartig. Na, nur wenn du jetzt auch nochmal guttural lachst. Das ist schwer, oder? Boah, kick mal ihn an. Nicht schlecht. Hallo? Lars, Jürgen Krüttner, was ist los? Hier ist der Philipp. Na, spitze. Na, darauf hat er jetzt die ganze Zeit gewartet, dass jemand Philipp anruft. Nee, pass auf, ich freue mich ja richtig, dass ich das erste Mal in der Sendung bin, ja? Und, wie ist es so in meiner Sendung? Total warm, war gemütlich wie im Ohr. Besser als ein dreckiger Stock im Auge, hä? Super, ja, genau so ist die Sendung. Nee, pass auf. Also ich muss ja... Pass auf. Ich muss ja erst... Erzähl lieber was Interessantes, dann pass ich schon von alleine auf. Ja, erstmal muss ich ja sagen, ich bin ja überaus begeistert von dir und von deiner Art. Solltest mich mal erleben. Nee, du bist einer von den Guten. Da wärst du. Du bist einer von den Guten. Ein feiner Mensch, bestenfalls. Nein, bist du. Du bist wirklich einer von den Guten. Ein netter Kerl. Nee, aber lass uns zum Gedicht kommen. Ja, genau. Fangen wir an hier, sag mir mal die ersten. Weh mir, wo nehme ich? Sag mal, hast du dir jetzt vorher keine Gedanken gemacht? Jetzt willst du das hier improvisieren? Ja, wo nehme ich? Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Nee, ich hatte nur für, wo nehme ich mir oder so. Weh mir, wo nehme ich, wenn? Wohin, wenn ich doch gehe? Oder irgendwie so hatte ich, aber ich wusste... Quatsch, ach doch, wohin, wenn ich da... Das ist aber jetzt nicht gedichtet. Das ist gestammelt. Ja, warte mal, lass mich aber ganz kurz überlegen. Hättest du nicht vorher überlegen können? Ich finde es ja schön, dass öffentlich im Radio überlegt wird. Aber noch schöner wäre das, wenn Leute reden würden, dass man merkt, die haben vorher überlegt. Ich würde das ja auch schreiben. Ja, hättest du mal gemacht? Nee, pass auf. Ich wollte nur noch den Russen, wo der herkam, von letzter... Ukraine. Genau, wollte ich noch sagen. Es gibt in Berlin Legastheniker, also da ist so eine Station, die nennt sich... Petik-Institut, da soll er sich mal melden, da bin ich nämlich auch. Wo soll er sich melden? Beim Petik-Institut in Berlin. Wie heißt das Institut? Petik. Petik? Ja. Wo ist denn das da? Da weiß ich nicht, weil meine Station ist in Rostock. Ach so. Aber in Berlin gibt es das auch, da weiß ich. Und ich möchte sagen, er kam aus der Berliner Gegend, ne? Ja. Und du kommst aus Rostock? Nee, ich komme aus Putlitz. Ich fahre immer von Putlitz nach Rostock. Wo ist denn Putlitz? Zwischen Berlin und Hamburg. Kick mal ihn an, was denn alles gibt, wa? Auch Wuflitz genannt unter Goa-Leute. Aha. Das ist nämlich immer ein Jahr die Wuf Experience. Die was? Die Wuf Experience. Was ist denn die Wuf Experience? Eine Hundemesse? Eine was? Eine Goa. Goa-Tanzparty? Genau. Boah, voll die crazy Hippies. Ja, da kriegt Putlitz übrigens eh immer Geld in Jahr, weißt du? Putlitz. Putlitz? Putlitz? Putlitz. Putlitz. Weg mit Merken. Ja, wenn ich mal zwischen Berlin und Hamburg unterwegs bin, bin ich aber leider nicht. Du sollst schon mal hier gewesen sein. Echt? Wieder nicht aus Versehen? Oder haben die mich entführt? In der Zeppelinscheune irgendwie, da war ich aber noch kleiner und kannte dich leider. Ach so, das kann sein, ja, ja. Ach, Putlitz. Stimmt, das war, glaube ich, zu 5 Jahre Fritz oder irgendwie sowas. Ja, das haben wir gelesen. Mein lieber Scholli, das ist aber auch schon Dekaden her. Ja, ja, da hat sich viel getan in Putlitz. Ja, gut, ich möchte... Leider, dass ich dir nicht so gut helfen konnte, aber ich freue mich, dass aber, ich mit denen... Naja, ist es mir wieder mal gelungen, den Keim von Freude in Hörerherzen zu pflanzen. Das ist jeden Dienstag so, wenn ich dich höre. Spitze, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Okay, tschüss. So, hallo, wer ist denn da jetzt? Brauchst du Überlegungszeit? Hast du vorher überlegt? Nee, glaube ich dir nicht. Bist du sicher? Du sagst ja nichts. Hallo. Ja, was denn? Ich wollte mir ein Lied wünschen, und zwar das von... Sag mal, das ist ja jetzt aber kein Liedwunsch. Was ist denn, was hast du dir gewünscht? Das, was du vor der Woche gespielt hast von Bertolt Brecht. Falls du dich erinnern kannst, dieses Gedicht, aber es war von einer Frau gesungen. Kati Angerer. Ja, das war richtig gut, das war richtig gut. Ja, klar war das gut. Sag mal, denkst du, ich spiele hier Scheiße oder was? Nee, überhaupt nicht, deswegen, das wird genau, deswegen. Ja, ja. Bringt doch hier, aus der Kriegsfibel. Ja, kann man sich durchaus so kaufen, die CD. Wo gibt's die? Die Glocken läuten. Na, das kann ich jetzt hier. Was war denn das da? Ja, die Glocken läuten ist das, oder? Na, das ist so kurz. Soll ich das jetzt mal spielen? Ja, das wäre richtig. Ah, Mensch. Und dann müssen wir hier aber mal weitermachen. Ja. Dann danke ich dir mal hier für. Naja, warte, nee, für ich hab noch einen Kumpel, der will das Gedicht noch ergänzen, damit was richtig produziert. Na los, na, dann gib mal her den Kumpel. Hallo, Kumpel! Naja, das passt jetzt nicht so richtig. Seh mir, so lehm ich denn. Was? Seh mir? Was heißt, was soll ein Seh mir heißen? Mensch, du hast da doch nicht überlegt. Dein Kumpel hat eben gesagt, du hast überlegt. Du hast aber nicht überlegt. Mein lieber Scholli. Na gut, dann belassen wir es im Lied, oder? Ja, genau. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao. Das soll eine Sendung, die soll total überlegen sein. Anderen Sendungen zum Beispiel. Aber dazu müsstet ihr auch ein bisschen mal überlegen, dass die Sendung ihre Überlegenheit auch rausstellen kann. So, jetzt hören wir mal hier Kati Angerer aus der Kriegsfibel. Die Glocken läuten und danach, dann, weil das muss ja auch abgearbeitet werden, The Talk Funkers, Folge 48. Das ist doch unglaublich, oder? Folge 48 schon. Wer es in der Zwischenzeit nichts zu tun hat oder die Talk Funkers, wem die bis hier stehen, wen die anöden, der kann sich ja einen halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter... Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ah, wieder die falsche. Die Glocken läuten. Und die Salven krachen, nun danket Gott als Mörder und als Christ. Feuer anzufachen, wisst Volk ist Pöbel, Gott ist ein Faschist. 48 Satzteil. Hallo, mein Name ist David, ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit, gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten. Zum Beispiel eine Kneipe namens Tralala, in der wir uns auf Dauer aber nicht aufhalten wollten. Also besuchten wir die Bagdader Niederlassung des deutschen Exportschlagers Kudam, wobei allerdings Uneinigkeit über dessen Erfolgsgeschichte und somit über Beginn und Ende der 90er Jahre herrschte, was mit einem Telefonanruf bei Johnny zu klären versucht wurde. Und als dann auch noch wegen des 1. Mai-Feiertages die ganzen Geschäfte zu hatten, vertrieben wir uns die Zeit mit dem beliebten Schaufensterpreise-Addierspiel, aus dem spontan ein Song entstand. Sie geht ab, wie Lenins Tonbeute. Aber am Ende kamen jetzt irgendwie ja keine Zahlen mehr. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr addiert. Einer von euch etwa? Nee, habe ich vergessen. Ärgerlich. Scheiße, da müssen wir wieder von vorne anfangen. Das darf wohl nicht wahr sein. Aber hey Mann, wir könnten natürlich auch was anderes spielen. Meinst du jetzt musikalisch oder beschäftigungsmäßig? Hey Mann, warum eigentlich nicht beides? Beides? Ja, ist auch eine gute Idee. Man könnte zum Beispiel einfach bekannte Sachen nachsingen. Ja, aber das machen doch immer schon so viele. Ach so, stimmt. Ja, nee, naja, wobei es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit zu rappen, oder? Ja, stimmt, krass fette Lyrics nachrappen. Und was für Lyrics? Wir nehmen mal ein sehr schönes, durchaus nicht unbekanntes Gedicht und versuchen das unter Beibehaltung seiner Grobstruktur, seines Rhythmus und gewissermaßen der Stellen, die sich reimen und der Stellen, die sich nicht reimen, schrittweise zu verändern. Ach so. Ey Mann, das klingt ziemlich schwierig, aber ganz gut, dann haben wir es nicht so einfach. Wäre ja sonst langweilig. An welche Lyrics hast du denn gedacht? Ich dachte an Höllerlin, Hälfte des Lebens, so. Mit gelben Birnen hängelt und voll mit wilden Rosen, das Land in den das See. Das kenn ich doch so, ja. Hat er ja auch gesagt, dass es bekannt ist. Stimmt ja. Und was spielen wir? Wie, was spielen wir? Was denn für Musik? Ach so, so ähnlich wie gerade eben am besten. Wir machen mal einen weichen Übergang, oder? Okay. Kannst ja vielleicht auch in Englisch singen dann. Ach nö, dann wird's doch nicht mehr schön. Wieso denn? Naja, dann ist es doch kein schönes Gedicht mehr. Wir singen jetzt erstmal einmal die Originalversion durch. Mit gelben Birnen hängend und voll von wilden Rosen, das Land in den See. Das Land in den See. Das Land in den See. Das Land in den See. Jawohl, Schwäne und Truppen von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Ins Wasser. Ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein schon Schatten schmiert. Da hab ich jetzt Aussprache technisch nicht so richtig verstanden, aber ja. Gut, dann mach ich einfach mal weiter, wa? Die Mauern still, sprachlos und kalt. Im Winde wirren die Fahnen. Also ich weiß ja nicht. Ey Mann, was denn? Oh, wie langweilig. Wieso denn? Das war doch eine doofe Idee mit dem Gedicht. Nee, war nicht doof, ne? Wir müssen uns irgendwie... Also man merkt, wird problematisch. Wir haben ja auch noch gar nicht richtig angefangen. Also ich weiß, die Schönheit nicht. Wir haben doch, glaube ich, sehr unterschiedliche Begriffe von Poesie und von Schönheit. Die Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. Genau, Kinder, da arbeiten wir jetzt weiter. Hälfte des Lebens. Jetzt gewissermaßen zweite Hälfte des Lebens. Oh, weh mir, wo nehm ich? Genau, so muss es vorgetragen werden. Oh, weh mir, wo nehm ich? Wenn es Winter ist, die Blumen und wo? Den Sonnenschein und Schatten der Erde. Wer da jetzt? Ne... Übersetzung für Vintage. Einen anderen Text hat. Der sollte hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Wer keinen anderen Text hat, der kann hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731-39-32. So, lieber Freund. Fick dich. Ja, und denn? Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Theo. Theo? Ja. Ja, los. Sage mal, du warst ja bei diesem Guttural und so ein bisschen intellektuell, ja? Weil das ist ja ein bisschen intellektuell. Ich habe guttural gesagt. Das ja, mal, muss da man deswegen gleich als Intellektueller beschimpft werden? Da wollte ich gleich hier dental anmerken. Dental, was macht da aber überhaupt gar keinen Sinn. Das zum Thema. Ich würde das so ein bisschen philologisch so in Thema Wer Victis einbürgern, so am Anfang. Was? Ja, das fängt doch mit Wer an, ne? Weh mir. Ja, und kennst du Wer Victis hier? Nee. Wehe den Besiegten. Ach so, nee, wir machen jetzt hier nicht auf Latein. Ja, doch, das muss sein. Nein, machen wir nicht. Ja, wieso nicht? Na, darum nicht. Ja, das ist doch, Lateinisch ist doch eine Weltsprache, ja? Die ist doch im Kommen gerade. Stimmt ja nicht. Doch im... Nur weil sie dich gequält haben, ein bisschen Latein zu lernen. Im Zuge der EU-Osterweiterung. Hast du irgendwann Latein gelernt? Ja. Also wenn, dann wäre Esperanto. Ja, naja, nicht, ja, natürlich. Da heißt das auch Werviktis. Ja, kannst du Sachsen-Anhalt ins Lateinisch übersetzen? Die haben vor allem auch Lateinisch als Muttersprache. Siehst du, genau, Sachsen-Anhalt kannst du ja nicht überhaupt ins Lateinische übersetzen. Nee, das ist ja das Problem. Naja, aber genau, das ist der Punkt. Das wäre der Punkt, da würdest du jetzt weiterkommen. Wem hier, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Nein, das will jetzt anständig ersetzt, nicht ins Lateinische übersetzt werden. Nein, das ist mit dem Lateinischen, passt das schon ganz gut. Ja. Dental, wa? Ja, nee, dental ist ja nicht. Rektal, hä? Rektal. Venerisch, hm? Ja, das, ja, mein das Lieber. Ist das Problem. Ganz vorsichtig. Nee, dental ist wirklich, ja, weißt du, was dental ist? Will ich gar nicht wissen. Nee? Aber du bist schon guttural an. Ja, dann fängst du gleich wieder mit Intellektueller an, wenn ich jetzt dental sage. Sag ich aber nicht. Hahaha. Sagst du nicht? Siehst du, nee, die Kuh aufs Eis geführt. Du, ja, tanze. Aber hey, Krodos Hicks Alter, Baby. Der Kuh aufs Eis. Hey, Krodos Hicks Alter. Hä? Genau. Ja, hey, Krodos Hicks Alter. Ja, genau. Das war ja ein bisschen schnell, ja? Ja, nee, das war ja nicht schnell. Das ist ja nur allgemein bekannt. Das ist auch nicht im Rücken. Alle Kreta lügen, mein lieber Scholli. Ich mach mal weiter, oder? Wir wollen jetzt mal, nee, ja, das hat jetzt damit nichts zu tun. Das war nur so eine Fußnote quasi. Der Rhythmus muss eine aber Fußnote, eine Anmerkung. Ja. Ja, eine Regieanweisung. Nee, keine Regieanweisung, nur eine Fußnote. Okay, das kick mal an, da staunst du, oder? Im Zusammenhang. Genau, ist das schon dental, sehr, mein lieber Freund. Ja. Mach mal weiter, ja? Genau, ich such mal jetzt hier Dichter. Hallo? Ja, der war nicht dicht. Hallo? Ich bin die Zeit, der Echte, der Weiße, der Neger ist tot und sagt andauernd, ich bin scheiße. Dabei bin ich doch voll lieb, bei mir ist doch immer alles voll Tutti. Außerdem war ich auch immer der Liebling von Mutti. Und du nicht. Ach, Mann, Kinderraten-Hip-Hop. Hallo, wer ist denn da? Na, sag mal, hallo? Nadeka? Na, wie bitte? Nadeka, wie geht's? Naja, aber so wird hier aber kein Gespräch mit mir eröffnet. Hallo? Hallo, hier ist die Rudi. Die Rudi? Ja, genau. Und ich... Let me be a little bit guttural. Ach so. Ja, ich hab grad zugehört. Die Rudi, schön, Mensch. Ich find's sehr schön, dass die Nadine... Bald heißt du Ottmar. Nee. Bist du sicher? Erstmal herzlichen Dank an die Nadine. Endlich mal auch was Weibliches. Ich höre genau, oder? Mensch, warum rufen denn hier die Mädels immer nicht an? Bin ich so abweisend? Dabei sind Mädels eigentlich, also... Mädels sind da total dufte. Ja, so oft. Die sind lässig, die sind cool, die sind poetisch. Ja, genau. Ja, und irgendwie eine Spur guttural. Warte, Mädels, ich rufe hier die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Ach, geduldet du meine euch. Nase. Gleich kommt Hilfe. Genau. Ach du meine Nase. 70 97 110. Ach Mann, was ich nicht vergessen darf, ich muss ja heute hier noch an meinem Hartmut König Comeback arbeiten, fällt mir gerade ein. Aber hast du dir jetzt schon mal poetische Gedanken gemacht, Rudi? Ja, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken. Bist du sicher? Ich bin schon 2 Stunden irgendwie am Radio und denke nur. Toll! Ich finde voll schade, dass irgendwie immer nur so viele Schwachmaten anrufen. Ich meine, genau, das ist ja jetzt nicht so, dass das, was ich jetzt vorschlage, besonders toll ist, aber ein bisschen was vorschlagen wäre schon mal eine Idee, ne? Genau, richtig. Wie mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo? Ja, genau. Und jetzt sage ich jetzt mal, halte aus, statt wie mir. Ach, halte geht nicht, halt aus. Halt aus. Mit Feuerzungen zündelt das Feuer. Halt aus mit, nee, wo nehme ich, wenn? Mit Feuerzungen. Wo nehme ich, wenn? Das ist eine Silbe zu viel. Mit Feuerzungen zündelt. Ach so, wegen wo? Weh mir, wo nehme ich, wenn? Ist die Zeile. Also halt aus mit Feuer, geht Feuer alleine? Halt aus. Aha, wie soll denn ungefähr, wie denkst du jetzt, dass es dann weitergeht überhaupt? Zündelt das Feuer, ich dachte mir, also das ist ja, erhebt euch, ihr nächtlichen Kreaturen. Das war so ein Gedankengang, also aus der Passage davor irgendwie kam das, weil in den hell erleuchteten Himmel, also da hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Halt aus. Halt aus ist schon mal super. Das ist ja schon mal was, ne? Ich bin ja, auch schon total glücklich, dass mein pochendes Blut... Ach, das war von dir, das kochende, trotz heißem Blutes. Ja, das heißende Blut, genau. Trotz heißem Blute, genau. Schön, also wenn halt aus, wäre ich schon sehr zufrieden. Halt aus, na dann haben wir doch halt aus. Sag mal, ja. Was meinst du, ob das jetzt Erfolg hatte, wenn ich gesagt habe, lass mal jetzt mal Mädchen, so Poesie, Süchte, Bleiche... bulimische Mädchen hier anrufen? Bulimische? Naja, das passt doch. Früher waren die immer so quasi, hatten die praktisch, waren so schwindsüchtig. Ach so, die, ja, ich weiß. Früher, also so Pianistinnen, ja, genau. Wisst ihr, so weiße Haut, dass die Adern blau durchschimmert. Die dann auch immer so praktisch, die dann so dahin schwanden, so die. Ja, so die immer so quasi wegfadeten und wenn man die Tür unerwartet irgendwie bomm, gleich in eine Ohnmacht gefallen und sowas. Dann muss man doch, also das ist so 19. Jahrhundert und wenn man das jetzt ins 21. übersetzen will, dann muss man sagen, irgendwie bulimische. Ach so, ja, genau. Bulimische Poesie-Elfen. Ich habe übrigens vorhin wirklich Sorgen gemacht. Als um wen? Den Kapielski gespielt hast, habe ich erst gedacht, oh, schön, wie man sich in Rage reden kann. Dann dachte ich, oh, schön, wie man sich in Rage hören kann. Mich? Nein. Sich? Ja. Wie man sich in Rage reden kann. Ja. Super, oder? Und dann, wie man sich in Rage hören kann, weil ich wurde langsam so auf Krawall gebürstet, ja. Und dann habe ich gedacht... Aber eine schöne Formulierung. Ich wurde auf Krawall gebürstet. Ja, und dann habe ich gedacht, ob der Kuttner vielleicht ohnmächtig geworden ist. Da habe ich echt gedacht, vielleicht bist du da einfach irgendwie umgekippt. Ja, aber ich bin doch hier keine bulimische Poesie-Maus. Nee, aber das prallt doch an mir ab. Sehr mutig, ja. Also ich fand's gut. Ja gut, ist doch super, oder? Ich dachte, ein feiner Mensch, der Kapielski. Nee, aber ich fand es echt beispielhaft dafür, wie man sich einfach nur manchmal so ganz leer in Rage reden kann. Also wie man einfach ohne was zu sagen einfach immer lauter wird. Und das aber mit einer spitzen Idee. Na, er sagt ja nicht mal nichts, sondern er bringt zum Ausdruck, dass Kapielski ein feiner Mensch ist. Ja, aber das erlebst du irgendwie immer wieder, dass die Leute irgendwie manche so sich einfach mal so perfekt in Rage reden und du stehst nur daneben mit so gespreizten Augen. Das stimmt. Und denkst, man traut sich nicht zu sagen, glaube ich nicht, dass Kapielski ein feiner Mensch ist. Man hat ja nicht mal eine Luftpause um überhaupt. Genau. Aber wenn man die Luftpause hätte, dann würde der wahrscheinlich gleich das Samurai-Schwert zücken. Klasse. Naja, gut. Rudi, also ich hab das halte aus erstmal, ne? Vielen Dank Ich möchte nur mal ganz kurz an alle Hörerinnen appellieren, wenn es überhaupt genau, ihr gibt. Bulimikerinnen mit vor Sinn für Poesie. Über 30, ja, das wäre auch mal nicht schlecht. Stimmt, richtig. Weil wir sind ja eigentlich kein pubertäres Radio. Genau, wir sind ja die Mehrheit. Genau, weil sowieso. Sonst müssen wir alle Radio 1 hören und das wäre echt blöd. Genau, wieso wäre das jetzt blöd? Oh, da darfst du wirklich auch so Uni sagen, ich weiß nicht, welche abgewandert sind. Aber ach, nee, trotzdem. Du nicht. Naja, gut. Aber Dienstagsprechpunkt muss sein, über 30. Dankeschön. Bis dann. Vielen Dank. Ja, tschüss. So, ihr Poesiesüchtigen Bulimikerinnen, das ist hier eure Telefonnummer. Warte, genau, da müsst ihr jetzt anrufen. Halt aus. An der Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und jetzt halt aus und jetzt kommen vier einsilbige Worte. Jetzt rufen einsilbige bulimische Poetikerinnen an. Weh mir, wo nehm ich wenn? Ha. Vier einsilbige Worte sind jetzt gefragt. Mein lieber Scholli, hallo? Ja. Du bist überhaupt nicht bulimisch, hallo? Hallo. Ach Mensch, sag mal, hallo. Hi. Hi! Ja, endlich! Hier ist Lydia. Wer? Lydia ist hier. Lydia! Ah, das klingt ja schon, ist ja echt eine totale Verbindung zwischen 19. Jahrhundert, Schwindsucht der Pianistin und 21. Jahrhundert, poetischer Bulimikerin. Alles klar, ich spiele sogar ein bisschen Klavier. Du spielst ja Klavier? Ja. Spitze, Lydia. Kannst du uns nicht mal kurz mal was vorspielen, was Schönes? Was spielst du denn da so? Immer Anneliese? Anneliese? Nee, die spiele ich nicht so gern. Die ist schon zu oft gehört. Sie ist schon... Oder Flohwalzer? Kannst du den Flohwalzer? Der ist ja noch schrecklicher. Na, was kann man denn noch? Was ist denn noch schrecklich auf dem Klavier? Weiß ich nicht. Vielleicht die Mondscheinsonate. Ja, kannst du das mal kurz mal anspielen? Nee, da halte ich jetzt keine Noten. Aber Flohwalzer kannst du doch. Ja, aber das ist echt scheiße. Naja, spiel doch mal, lass mal auch mal ein bisschen scheiße Musik hier zu hören. Also ich spiele immer so gute Musik. Ich will nur sagen, was ich hier. Ich spiele doch immer so. Achso, naja, gut. Halt aus! Nee, noch. Also nee. Ich mag dieses Oh, bange Seen, mag ich nicht. Kann ich das mal vorlesen, wie ich das jetzt. Oh, habe? Nee. Da sind wir jetzt fertig. Ey, sonst doch, kriegen wir den. Wir kriegen jetzt sowieso nicht heute hier nicht zu Ende. Das ist so stoppend. Mach mal. Dieses Oh, bange Seen. Trotz heißem Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Die Last auf der Brust falle ich zusammen. Doch mitten im Ende hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Fall ich zusammen? Fall ich zusammen, ja. Er bricht zusammen von seiner Last auf der Brust. Doch mitten im Ende, also er ist schon nah am Ende, hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Ah, aber ich meine, im Original ist es auch so eine Ansprache, ihr holden Schwäne. Den ja, wird er jetzt schön in Vortrag hier halten. Inhaltlich habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ah. Fall. Aber es passt trotzdem weiterhin dann. Naja, aber ach, ein bisschen, scheint mir ein bisschen sehr verkürzt. Fall ich zusammen? Man fällt ja auch nicht, fall ich, man, wenn, dann fällt man doch um. Klapp ich zusammen? Nee, aber das ist so unpoetisch. Ja. Ah. Und weiter? Lydia, bist du jetzt total deprimiert, wenn ich das so direkt sage? Nö. Da bin ich ja beruhigt. Und noch eine weitere Idee? Na, mach mal. Weitergehend, es ist mein Ruf, der sich aufbauend wie eine Lichtsäule zum Himmel hebt und meinen Geist befreit. Wo denn jetzt? Wo warst du denn jetzt? An welcher Originalstelle? Hier, wo nehme ich denn? Und stattdessen, es ist mein Ruf, der sich. Es ist mein Ruf, der sich? Weil es ging ja um diesen Ton zum hell erleuchteten Himmel. Und da dachte ich mir, der Ton ist der Notruf oder was auch immer von den Menschen. Ach so. Es ist mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Nee, aufbauend wie eine Lichtsäule zum Himmel hebt. Aufbauend passt aber nicht. Es Winter ist. Also von den Silben, von der Silbenanzahl her passt. Aber vom Rhythmus dann, vom Bam Bam. Wie mir, wo nehme ich, wenn es ist mein Ruf, der sich. Das funktioniert. Wie mir, wo nehme ich, wenn? Es ist mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Es Winter ist. Es ist. Naja, ich schreibe es mal in Klammern hin. Es ist mein Ruf. Man denkt, dass er vielleicht so einen unseriösen Ruf hat. Es ist mein Ruf, der sich. Ich glaube, mein Schrei ist übertrieben, oder? Mein Schrei? Ja, Mensch, oh nee, das wird dann gleich voll kitschy, oder? Ja, es stimmt, ist, rutscht ein bisschen ab dann. Was kann man denn noch machen, außer rufen, schreien? Es ist mein Lied? Nee, oh, das ist wieder gleich so kacke poetisch. Ja. Es ist mein. Genau, vor sowas habe ich immer Angst, dann wird es schnell kitschig. Ja, genau. Deswegen finde ich es gerade bei deiner Sendung schön, dass man immer so häppchenweise lösen darf. Es ist mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Ah, aber so ein Ruf, der sich hebt, klingt aber auch gleich wieder so Gabelstapler-Poesie. Es ist mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Wie geht es dann weiter? Mit der Lichtsäule, das wolltest du nicht haben, ne? Nee, oh. Und meinen Geist befreit. Das passt aber nicht. Es ist mein Ruf, der sich zum Himmel hebt und meinen Geist B. Weiter geht's nicht. Ja. Naja, es war jetzt die Lichtsäule rausgefallen ist, deswegen passt das nicht mehr. Ah, okay, Lydia. Ich glaube, da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. Okay, dann danke ich. Noch ein bisschen zu. Dann danke ich dir für deinen Anruf, ja? Okay. Okay, tschüss. So. Hallo? Ja, zweite Mal heute habe ich ein Schwein. Ich würde einfach sagen, statt ist, nimmst du halt und dann, also es ist mein Ruf, der Ruf, der zum Himmel halt. Und damit ist es klar, es ist nicht mehr der schlechte Ruf. Es ist mein Ruf, der sich, aber jetzt. Nee, da war doch irgendwie ist Ruf und dann halt Ruf. Also der Ruf halt, nicht der Ruf ist. Und damit ist diese Uneindeutigkeit. Es halt mein Ruf. Genau, einsilbig und macht es eindeutig. Es halt mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Und die Lichtsäule finde ich auch nicht so toll. Ja, gut, dann machen wir, okay, dann sind wir mal jetzt, aha, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum heller leuchteten Himmel, es halt mein Ruf, der sich, ach, Himmel ist jetzt auch scheiße, fällt mir gerade auf, der war ja schon eben der heller leuchtete Himmel. Dann hör mal hin. Hört sich doch gleich blöde an. Oh, banges Sehnen. Doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum heller leuchteten Himmel. Es heilt das mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Oh. Also, das hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Es ist, es heilt mein... Das holpert total. Ja, nee, aber Himmel, Himmel nervt so, oder? Ja. Zum heller leuchteten Himmel. Es heilt mein Ruf, der sich zum Himmel. Hat man den schon wieder? Haben wir doch gerade eben gehört. Was hältst du, Himmel durch aufwärts zu ersetzen? Zweisilbig? Es halt mein Ruf, der sich zum aufwärts hebt? Na, nee. Nicht sich zum, sondern sich aufwärts hebt. Der sich. Oder. Es Winter Gott, ist. Das ist ja nicht von mir. Ja, merke, ja, ja. Ah, oh Gott, da haben wir uns jetzt hier aber eine Sackgasse manövriert, würde ich ja fast mal sagen. Na dann, zurück zum Anfang. Mein lieber Scholli. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Bitte. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, wenn du nicht weißt, wer ist, hallo? Fick dich. Ja, und dann? Ja, ich weiß. Mein Lieber, diese Pubertätsfraktion, diese Pokémon-Bildsammler, hallo? Ja, hallo. Hallo. Der Ralf hier. Ja, hallo Ralf. Ja, ich würde eine Textstelle sagen und die lautet, steh hier und geh nicht denn. Gehen? Nein, steh. Hier und geh nicht denn? Genau. Ja, meinst du nicht, dass es richtig ist? Steh hier. Also ich finde die Stelle gut. Und geh nicht denn. Aber es halt mein Ruf, der sich, kannst du jetzt auch nicht weitermachen. Ah nee, das klingt mir zu ego-belastet. Halt, was, steh hier und geh nicht? Halt aus und geh nicht. Ja, dann machen wir halt aus und geh nicht. Halt aus und geh nicht. Halt aus und geh nicht denn. Oder schalt aus und geh nicht. Schalt aus, na der Mensch, der denkt, das ist halt keine Lampe im Wald. Halt aus, halt aus, halt aus und geh nicht, denn, oh, jetzt wird's aber spannend. Jetzt willst du auch nicht weiter, oder? Nicht so richtig, ne. Halt aus und geh nicht, denn, wäre jetzt, jetzt haben wir zwei, jetzt entsteht hier ein Poesiebaum. Der eine Ast geht nach halt aus und geh nicht, denn, und der andere Ast lautet, es halt mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Es halt mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Wäre da jetzt eine Fortsetzung wäre, im Rhythmus von weh mir, wo nehme ich wenn, es Winter ist, die Blumen und wo, den Sonnenschein und Schatten der Erde. Halt aus und geh nicht, denn, wäre der eine Vorschlag. Oder der andere, es halt mein Ruf, der sich zum Himmel hebt. Und dann geht's weiter, Man ruft, der sich zum Himmel hebt und wieder fällt. Und wieder zweimal fällt hin. Jetzt hast du wohl gedacht, nee, zählen kann ich noch. Na was denn? Zum Himmel hebt und dann fällt. Ist doch nicht und dann. Warum nicht und dann? Und die hinten. Blumen und dann hört sich so an. Und die Blumen hören sich so an. Rhythmisch. So. Die Blumen und wo? Und hinfällt. Mensch, und hinfällt. Passt überhaupt nicht. Ich danke dir aber für deinen Versuch. Ja, bitteschön. Okay, tschüss. So, hallo? Ja, Mensch, hallo? Ja. Ja. Ich bin's, Thomas. Sag mal, wo sind denn die bulimischen Dichterinnen geblieben hier? Na, hier ist er. Ah, du bist mir ein bulimischer Dichter. Ich hab ne Fortsetzung. Ich hab ne Fortsetzung. Ja, wenn er zum mal. Himmel hebt, dann kommt was? Der Schwanz und Zebrowskis Arsch behebt. Ah, schon wieder ein Pokémon-Sammler. Ah, hallo? Ja, hallo. Ja, wer bist denn du? Thorsten. Thorsten! Ja, ich hab nur zum Himmel, da könnte man ja Gendroben sagen. Was, Gendroben? Ja. Ist aber sehr umständlich, oder? Sehr 19. Jahrhundert. Ja, aber das hört sich ja alles ein bisschen so in die Richtung an. Ja, das hört sich alles ein bisschen an wie bei so einem Gothic-Treffen, aber das ist ja ganz okay. Halt aus und geh nicht, denn was? Es halt mein Ruf, der sich... Gen droben. Naja, zum... Ach so. Als Variante einfach, damit man nicht nochmal zum Himmel hat. Mhm, da hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Nee, wir lassen das jetzt mal mit, es halt mein Ruf. Wir machen mal jetzt weiter, halt aus und geh nicht, denn... Da ist man jetzt wenigstens total gespannt, warum er aushalten soll und warum er nicht gehen soll. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich... So, dass man so mitgerissen wird quasi. Ja, das Dumme, da kann ich glaube ich nicht länger mitreden, weil ich hier jetzt keinen Computer zugegen habe. Ach so, ah. Aber vielen Dank für deinen Versuch für mitgehen droben. Das war ein Versuch auf jeden Fall. Okay, danke schön. Okay, tschüss. Hallo. Hallo? Hallo? Ja, hallo, wer bist denn du? Jo, ich bin der Kieran. Jo, ich rappe dir was. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ach, Kinder, sagt mal, hallo? Wir müssen, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen Musik machen, oder? Ah, was machen wir denn jetzt mal hier für schöne Musik? Wobei, das ist jetzt zeitmäßig liegt doch gerade so unpraktisch. Ach, dann machen wir doch mal hier, genau, dann machen wir doch mal hier ein bisschen, dann machen wir mal richtig, da mal richtig mal zum Nachdenken. Ja, mal so ein, ist jetzt ein etwas mal ein bisschen längeres Stück, würde ich mal sagen. Aber immerhin handelt es sich ja hier um die, um die wunderbare, ihr wisst schon, hier, um die hier, hä, oder? Man mag es und steh ich hier allein. Und von der mal einen anderen Song hören? A Glowing Ambrosia. A Glowing Ambrosia mit Sandra. Also, wir machen nochmal zurück. Wer jetzt irgendwie Probleme hat oder mal wirklich was sagen will oder mal so richtig, zu, also, pst, Kinder, ist aber alles nicht so schwer, wa? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, und ihr habt jetzt mal richtig tüchtig ein bisschen Zeit zu überlegen. Ich sag nochmal, wir sind jetzt bei halt aus und geh nicht, denn, und dann jetzt weiter, es Winter ist, die Blumen und wo, den Sonnenschein und Schatten der Erde, die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen, Sandra. Thank you.

Das war eine Dekorationsidee der Geschäftsleute in dieser Straße. Sie lächelte schon komisch, dass sie die Dinger vergaßen. Auch er lächelte ein bisschen, dann stand sie auf und ging. Er saß noch da unter dem Mond, der halb am Himmel hing. Dann sah er Andy McDowell an und sie fragte ihn, bist du okay? Er sah ihr in die Augen und sagte, sowas tut immer weh. Eine Ablehnung schmerzt immer, das ist doch ganz normal. Und sie hat weiter gelächelt für ihn und für L'Oreal. Jeder braucht einen, der einem sagt, dass man toll ist. Jeder braucht mindestens einen, noch besser sind zwei. Jeder braucht zwei, denn wenn der eine mal weg muss, hat man noch immer den anderen dabei. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Parken Sie doch einfach besser. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, dein Piep, hier ist Wolle. Sag mal, ich überleg mir gerade die ganze Zeit, wie ich Poesie machen kann. Und da dachte ich mir, wenn ich jetzt sowas spreche, ich habe so ein Buch gefunden, das liegt schon seit 50 Jahren, sag ich schon, also seit 5 Jahren rum. Das heißt, lieber krank feiern als gesund schuften. Das ist ja genauso verboten worden, was die Bundesregierung uns beschimpft hat hier, dass die Ausländer seit 40 Jahren, dass sie leben, jetzt integriert werden müssen. Und das finde ich auch total scharf. Die Deutschen haben wirklich die Angewohnheit, immer auf die Ausländer zu schimpfen. Und die Ausländer ist es komischerweise, dass die zum Beispiel den Spargel rausnehmen, das waren die Polen, und die Portugiesen, die nehmen die Erdbeeren aus der Erde. Und die Deutschen sind da nicht zu fähig, ja? Und kannst du mir das mal bitte erklären, warum Otto Schily, der Abschiebechef, sich hinstellt und sagt, ich bin noch ein Linker? Also sag mal, ist es wirklich eine Katastrophe? Die Deutschen haben immer die Angewohnheit, wenn es alles schief geht, dann sind es die Ausländer. Ich lege jetzt auf, ich bin's Wolle, bis dann, tschüss. Stark und stärker. Er fürchtet Blitz und Donner nicht. Den Sturm peitscht er ihm ins Gesicht, verlacht er. Und er trotz Gewalt, wo immer sie die Fäuste ballt, er steht. Und wenn er dennoch fällt, hat ihm ein Wurm ein Bein gestellt. Ihr holden Schwäne. Gab's denn auch ein bisschen Späne? Ja, Tag. Ich wollte mal fragen, was mit der Ansage ist. Hier ist Daniel und ja, ich wollte mal fragen, was damit ist. Sag mal, Kunde, hast du einen Bus geklopft in der Leitung oder was? Wurf. Dem Dichter fiel was ein. Er griff zum Füller und schrieb die liebe lange Nacht. Ein großer Wurf, ein regelrechter Knüller. So sprach er früh um 6 am Abfallschacht. Ja, also ich bin der Meinung, es gibt doch so viel Poesie, die auch praktische Lebenshilfe sein könnte und die nicht so verschwommen ist. Eins von zahlreichen Gedichten, das ist von Friedrich Rückert. Das heißt schlicht und einfach, das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit reisen, die im Irrtum verharren. Das sind die Narren. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Yeah, ich will den Sprechfunk, der ist so geil. Ich höre ihn Dienstag, Mann, der hat so einen Style. Kennst du den Kuttner, wie er uns erklärt diese übergeilen Themen, die gerne jeder hört? Er ist in Potsdam, der geilen Stadt, obwohl West-Berlin auch einige Vorzüge hat. Ist das Ghetto von... Den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, ja, den du mal sprichst, Sommer nicht so viel, wie wenn es im Winter kalt ist. Ach so, was mit deiner Gesundheit? Ich sorge einfach dafür, dass die Welt immer bunt bleibt. Ich habe gehört, Akku Berlin hat dich gestylt. Ja, um mich zu kriegen, haben die voll rumgeschleimt. 1 Million Vorschuss, doch der ist jetzt leer. Deswegen musst du schnell mal ein Videoalbum her. Hast du Pläne für die Zukunft? Wenn ja, welche? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So. So, oder? So. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Dann habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach, dann lasst uns ein unmuted Ende finden. Wir kriegen den Text jetzt nicht mehr gebacken. Die Zeit ist zu knapp. Insofern würde ich vielleicht hier ja an dieser Stelle gerne noch ein künstlerisches Produkt an dem, wer ist eigentlich Kapielski, hochbeteiligt ist, zum Vortrag bringen und mich dann tendenziell uns so gemeinsam mit noch einer Lässchen Musik ausfaden. Thomas Kapielski tätig auch im Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchester der Grindcore. Die haben eine CD rausgebracht, die heißt Stille Tage in Rüsselsheim und das ist der wunderbare Säbeltanz von Aram Khatchaturian Nasenflöten orchestriert zu hören und hört sich so an. Thank you.

Es ist 1.05 Uhr. Night Flight. Am Mittwochmorgen mit der Niemeyerin.